Ja, herzlich willkommen. Schön, dass so viele Leute gekommen sind. Finde ich klasse. Ich hoffe, mein Deo hat nicht versagt, weil ihr alle so weit weg sitzt. Aber das ist nur eine übliche Strategie, um nicht ganz vorne zu sein. Vielleicht möchten einige ja zwischendurch auch raus und woanders hin, sind noch ein bisschen unentschieden, ist alles in Ordnung. Ich möchte euch was über das Konzept der Entwicklungs- und Stagnationsfigur erzählen, und zwar im Rahmen eines Workshops. Das setzt mich einerseits unter Druck, andererseits elektrisiert mich das ziemlich, weil ich kann euch wenig fertige Erkenntnisse zu dem Ding, zu diesem Konzept anbieten. Ich kann einige Sachen erzählen, woher kommt das eigentlich, wie ist das entstanden, dann muss ich ausholen. Ich möchte euch auch bitten, sofort nachzufragen. Ja, es wird sicherlich bei der abstrakten Darstellung von Datenfunktionen, wozu sind die gut, und auch Beobachtungsmodalitäten sofort Nachfragen geben. Ich versuche das aber auch praktisch zu machen anhand meiner Arbeit, um zu demonstrieren, was ist eigentlich mit einer Entwicklungsfigur gemeint. Die kann man nämlich ganz einfach runterbrechen oder sie fertig im Rahmen einer operationalisierten Bedingungs-, Bedeutungs-, Begründungsanalyse zu einem Konzept ausarbeiten. So, ist euch das geläufig hier, dieser Ankündigungstext zur Entwicklungsstagnationsfigur? Nicht. Ich würde den ganz gerne noch mal kurz vorlesen, dann das hilft mir, dann sind wir mittendrin im Thema. Nochmal, es ist mir wichtig, dass ich mit euch diskutiere, wenn ihr eigene Praxen habt, psychologische, sozialarbeiterische, wie auch immer, das ist nämlich kein an ein Fach gebundenes Konzept, sondern es ist sehr gut auch auf andere Tätigkeitsfelder und andere Disziplinen zu übertragen, dann würde ich das gerne mit euch diskutieren. Wie gesagt, es ist nicht fertig, das soll im Rahmen meiner Dissertation einen Hauptteil bilden, aber der ist noch nicht so weit bearbeitet, wie ich das gerne hätte. Das liegt auch daran, dass ich mit diesem Gesamtkonzept sehr hadere, ob das so gut ist und stimmig. Hadern ist heute erlaubt. Also, wie das Konzept der Entwicklungs- und Stagnationsfigur für Therapie- und Beratungsprozesse nutzbar machen. Das ist die Frage für uns alle, für mich zumindest. Mit Entwicklungs- und Stagnationsfigur wird ein subjektwissenschaftliches Konzept bezeichnet, das sich auf methodische Fragen der inhaltlichen Analyse von Forschungsprozessen und den Stellenwert der darin erhobenen Daten bezieht. Als operationalisierte Fassung der Bedingungs-, Bedeutungs-, Begründungsanalyse ist es in seiner klassischen Form idealtypisch in vier Instanzen gegliedert, welche Probleme der inhaltlichen Analyse methodisch markieren. Hierbei werden gemeinsam mit den Betroffenen zu erarbeitende Problemfassungen, subjektive Theorien und darauf bezogene Lösungsentwürfe in Form von Prämissen Gründe zusammenhängen, formuliert und reformuliert. Sollte sich der Lösungsentwurf in der Praxis der Betroffenen als hilfreich erweisen, lassen sich die Problemfassung und Lösung als Entwicklungsfigur markieren. Scheitert die Fassung und oder die Lösung der Problematik, kann dieses Geschehen in Form einer Stagnationsfigur abgebildet werden. Hier soll es jetzt auch um die Entstehung des Konzepts in einem Projekt zur Analyse von Problemen der Eltern-Kind-Koordination gehen. Dort spielten institutionelle Gegebenheiten keine spezifische Rolle. Hingegen müssen sie in Therapie, Beratung und allen möglichen Praxen als gesellschaftliche, institutionelle, interpersonelle Bedeutungsmachtanordnungen explizit berücksichtigt werden als Instanz. Das gab es im SUFDI nicht. Für Berufspraxis außerhalb mehr oder weniger privat organisierter Zusammenhänge ist das dringend notwendig. Und ich meine auch, es wäre für SUFDI nicht schlecht gewesen, wie wir sehen werden. Bei dem Versuch, psychisches Leiden subjektwissenschaftlich auf den Begriff zu bringen und überwindbar zu machen, soll der Frage nachgegangen werden, welche Mittel also in der Praxis hilfreich sein können. Insofern ist dieses Konzept recht weit. Ich bin fast der Meinung, dass überall da, wo Probleme gelöst wurden, auch eine Entwicklungsfigur zu finden ist. Und überall da, wo das gescheitert ist, kann man auch eine Stagnationsfigur finden. Egal, ob man das kritisch-psychologisch gemacht hat oder nicht. Das liegt einfach an dem formalen Aufbau von Problem versuchen zu fassen, zu erkennen, einen Lösungsweg dafür zu finden, ausprobieren und schauen, ob das Problem sich löst. In der einfachsten Form ist das systematisiert worden von Wright in einem, praktischen Syllogismus. Wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen will und ich glaube, dieses Mittel ist zur Zielerreichung richtig, dann wähle ich das Mittel und mache mich daran, das Ziel auf diese Weise zu erreichen. Und dann kann ich gucken, ob es klappt oder ob nicht. Dieser praktische Syllogismus von Wright findet sich natürlich nicht nur in der Subjektwissenschaft oder in der kritischen Psychologie, sondern in allen anderen Konzepten auch. Auch wenn Sie meinen, das intentionale Denkmuster liegt Ihrem Wissenschaftlichkeitsverständnis nicht zugrunde. Gleichzeitig ist das eine Möglichkeit, um diese Konzepte zu reinterpretieren nach einem intentionalen Denkmuster. Soweit erstmal. Fragen schon jetzt? Keine? Echt nicht? Na gut. Es war die Rede davon, dass es die operationalisierte Fassung der Bedingungs-, Bedeutungs-, Begründungsanalyse sein soll. Ist das allen ein Begriff? Nicht so richtig? Jetzt müsstet ihr was sagen, weil es hängt davon ab, was ich dann mache. Wollt ihr noch mal was dazu hören? Ganz kurz, also, wir haben hier die gesellschaftliche Bedingungen. Ein jeder Mensch kann sich und muss sich zu diesen Bedingungen verhalten. Das kann man mehr oder weniger bewusst tun, aber man kann sich dazu verhalten. Diese Bedingungen repräsentieren Bedeutung. Die sind darin enthalten. Die Bedingung, Universität oder überhaupt eine Universität besuchen zu können, ist bedeutsam. Für uns vielleicht anders als für andere wieder sehr bedeutsam, die es nicht dürfen oder nicht können und so weiter. Also es hat eine bestimmte Bedeutung. In den gesellschaftlichen Bedingungen gibt es also die sind dargestellt in Bedeutungskonstellationen im größeren Umfang, aber da ich der Welt nie als Ganzer begegnen kann und der Gesellschaft auch nicht, kann ich das immer nur von meinem Standpunkt, von meinem Standort, in welchen Handlungszusammenhängen ich mich auch gerade bewege, immer nur in dem Ausschnitt, wie ich es erfahren kann. Sprich, ich stehe als Subjekt der Gesellschaft nicht als Ganzer gegenüber, sondern erfahre immer nur für mich wesentliche Weltausschnitte. Soweit klar? Die sind in diesen Bedeutungen und diese Bedeutungen repräsentieren wiederum sachliche und soziale Handlungsmöglichkeiten. Und so weiter. Bedeutungen vermitteln sozusagen zwischen Individuum und Gesellschaft. Und zwischen Handlung und diesen Bedeutungen vermitteln die Handlungsgründe. Wir haben zwei Vermittlungskategorien, um diesen Zusammenhang zu fassen, weil die Handlungsmöglichkeiten, die so überall rumschwirren, Tisch, Stuhl, du, Laptop, sonst sowas, Vortrag, das ganze Arrangement hier, das ist für mich nur insoweit wichtig, als dass es meine Interessen entweder tangiert oder nicht. Wenn es diese Interessen gar nicht tangiert, dann können wir jetzt mal alle ins Kino gehen zum Beispiel oder was ganz anderes machen. Wenn wir aber hier bleiben, akzentuieren wir bestimmte gesellschaftlich gegebene Bedeutungen, sprich Handlungsmöglichkeiten und machen die interessengemäß zu unseren Prämissen von Handlungen. Also die Tatsache, dass wir begründet hier sitzen, liegt daran, dass wir genau diese Form der Tätigkeit oder der Handlung jetzt als interessengemäß und damit vernünftig erfahren für uns. Wie vernünftig das ist, wird sich herausstellen. Also, um zu Handlungen zu kommen, zu Begründeten, bedarf es eines Interesses. Und dieses Interesse, davon hängt ab, welche der verfügbaren Handlungsmöglichkeiten ich wähle und welche nicht. Die kann ich also zu Prämissen akzentuieren. Diesen Weg zeichnet nicht, falsches Wort, diesen Zusammenhang konzipiert jetzt die Entwicklungs- und Stagnationsfigur, indem sie ausgeht davon, es gibt ein Problem und das ist so relevant für mich, dass ich es lösen muss, für je mich. Ein Kind, das nicht zur Schule geht, hat damit vielleicht kein Problem. Aber die Eltern, die eine Schulversäumnisanzeige bekommen und bis zu 2.500 Euro Strafe zahlen sollen, haben ein Interesse daran, dass das Kind in die Schule geht. Möglicherweise auch nicht. Bitte? Das kann ein Motiv sein. Muss nicht. Es kann auch sein, dass Interesse daran haben, dass das Kind was lernt. Könnte man wiederum sagen, als Kind, ich lerne aber nichts in der Schule. Nee, ich muss ja. Ich will ja gar nicht. Wie soll ich in der Schule was lernen, wenn ich nicht will? Okay, aber wir müssen uns nicht verlieren jetzt in so solchen Sachen. Das Problem und dessen Lösung, um das nochmal einfach darzustellen, das ist die Ausgangslage. Hier fangen wir an. Idealerweise. Und wenn Betroffene kein Problem haben, dann, sagen wir es gemeinsam, haben wir uns nicht einzumischen. Wenn die Leute aber ein Problem haben, das sie nicht als problematisch erfahren, wir aber sehr wohl, bei Gewalt wird sowas immer ganz besonders nachvollziehbar, finde ich. Ja? Ein Mann, der seine Frau schlägt, hat damit vielleicht kein Problem, die Frau vielleicht schon. Dann könnte es Aufgabe von Psychologen sein, zu verdeutlichen, warum das ein Problem ist. Und wenn er das nicht einsehen will, dann kann man sagen, okay, siehst du nicht ein, aber wir werden trotzdem was dagegen tun. Ja? Entscheidend ist, ob der Nachvollzug des Problems auch dazu führt, dass jemand mitarbeitet. Denn wir wollen ja vom Subjektstandpunkt, von einer Psychologie des verallgemeinerten Subjektstandpunkts, Leute nicht beforschen, sondern wir wollen mit denen gemeinsam was rauskriegen. Nämlich, warum ist das Problem da? Wie ist das geworden? Was bedeutet das? Wie ist es überwindbar? Wenn diese gemeinsame Anstrengung gelingt in einer Forschungskooperation, Holzkamp hat dafür den schönen Begriff der Interessenkonkordanz in der GdP geprägt, dann können wir gemeinsam mit den Betroffenen als Psychologinnen, Psychologen, Sozialarbeiter, Erziehungswissenschaftler und versuchen, Problemlösungen anzustreben. Kriege ich das Problem also in seiner Vermitteltheit auf den Punkt? Unter welchen Bedingungen taucht es auf? Inwiefern sind diese Bedingungen bedeutsam für mich? Ja? Wie kann ich jetzt damit umgehen, dass ich diese Probleme lösen kann? Und ich komme zu einer Lösung, dann habe ich was? Eine Entwicklungsfigur. Ja? Vom Problem zur Lösung. Eigentlich easy. Oder? Ist jetzt sehr platt, aber ist eigentlich easy. Das ist der Syllogismus. Ich habe ein Ziel, denke, das Mittel ist zu erreichen noch richtig und sinnvoll, wähle das Ziel, probiere es aus und zur Lösung fertig. Jetzt haben die allerdings noch ein bisschen mehr dazu gemacht und dazu kommen wir jetzt. Also, das nennen die Initialproblematik. Und das nennen die Lösungsentwurf. Wohlwissentlich, dass diese Vorstellungen, wie das Problem zu lösen sein könnten, hier auch nur Theorien sind, nur Annahmen sind. Wenn du das nicht so machst, sondern so machst, könnte eine Lösung dabei rauskommen. Ob das tatsächlich so ist, müssen wir ausprobieren. Also bedarf es der Praxis. Ohne dem lässt sich keine Entwicklung markieren, behauptet Holzkamp 88, und ich auch. Fragen? Bitte. So, wie ihr hier mal sehen sollt, ich wollte das mal versuchsweise ein bisschen bunt machen. Das ist dabei rausgekommen. Ich habe doch noch mal eine Frage. Ja, bitte, gerne. Wenn sozusagen die Lösung funktioniert hat, beziehungsweise nicht funktioniert, gucke ich mir im Nachhinein an, woran das jeweils gelegen hat? Was würdest du tun? Ja, also die, das war ja. Also ganz praktisch, wenn es ging ja um Bedingungen, Bedeutung und Vermittlung. Gucke ich mir diese einzelnen sozusagen Ebenen an, also warum das sozusagen gelingen konnte, beziehungsweise interessant ist bei der Stagnationspolitik, wo ja auch warum es nicht gelingen konnte. Also wird das sozusagen dann daraufhin nochmal ausgewertet. Du kennst das Konzept, genau. Die. Also das ist die, wenn das gelingt und die Praxis zeigt, es klappt, haben wir eine Entwicklungsfigur, klappt es nicht, stagniert es, wir kriegen das Problem nicht gelöst. Dann fragen wir, warum nicht? Das wird quasi als Pendant abgebildet, als Negativfolie, so heißt es, in der Stagnationsfigur. Und dann fragt man sich, was ist hier eigentlich schiefgelaufen? Es könnte was schiefgelaufen sein auf der Seite der Problemfassung. Wir haben nicht alles erkannt, was zum Problem dazugehört. Möglicherweise haben die Leute, die ihr Problem lösen wollen, auch gar nicht alles berichtet. Aus Scham, aus Angst, Kontrolle zu verlieren, wie auch immer. Oder wir haben eine falsche Kategorie gewählt. Wir haben gedacht, das ist eine Problematik, die eher emotionaler, mit der Kategorie der Emotionalität zu fassen. Das ist aber falsch. Wir müssen eher gucken, was passiert auf der Ebene des Denkens. Das ist nicht ausreichend analysiert. Dann kriegen wir das Problem nicht in den Griff. Wir kriegen es theoretisch nicht auf den Punkt. Das hört sich jetzt so schlimm an. Das Beispiel in der Literatur ist immer, das Kind soll um 7 Uhr im Bett sein und Ruhe geben. Ja? Und ich muss ihm einreden, es ist müde, jetzt ist schon 7 Uhr, du bist jetzt müde, musst ins Bett gehen. Was kommt dabei raus? Es ist nicht müde und schreit rum. Okay, ich versuche es mal um 7:15. 7:15, also jetzt bist du aber müde, jetzt musst du aber wirklich ins Bett und jetzt ab dafür. Du bist jetzt doch richtig müde. Passiert nicht. Also stagniert die Lösung. Extra ist ein saloppes Beispiel, so ein blödes, wir haben nachher noch andere, anschaulichere, vielleicht auch eher psychische Problematik. Hier in diese Problematik, in die Fassung gehört ja auch, dass ich als Erwachsener, als Älter nicht sagen kann, du, mein Kind, bist jetzt müde. Ich kann ja nicht vom Außenstandpunkt eine Aussage machen über den Innenstandpunkt, den Standpunkt erster Person meines Kindes, von dem ich gar nicht weiß, ob es müde ist oder nicht. Wenn es nicht müde ist, kann ich ihm das nicht einreden. Du hast jetzt ein Schlafbedürfnis. Und das sagt er. Und dabei rauskommt Rambazamba. Und ich kriege nicht das, was ich will, nämlich Ruhe. Eigentlich, so war die Idee bei Morus in diesem Beispiel, ich glaube, das kommt auch aus dem Sufki, über das ich gleich was erzähle. Es geht nicht um das hohe Bedürfnis des Kindes, das ihm insinuiert wird, eingepflanzt wird, sondern es geht eigentlich um die kaschierten Ruhebedürfnisse der Erwachsenen, die nach einem Tag von 6 bis 7 richtig platt sind und die Schnauze voll haben und jetzt mal selber machen wollen, was sie wollen. Dafür müsste man ein anderes Arrangement treffen. Man könnte dem Kind nicht sagen, du bist jetzt aber müde, sondern man müsste sagen, ey, ich bin total platt, lass mich jetzt bitte in Ruhe. Ich gehe in dieses Zimmer und komme jetzt nicht mehr raus. Und wenn du müde bist, gib mir einen Kuss und dann machen wir vielleicht noch Geschichte lesen oder weiß der Geier, aber jetzt, ne, lass mich jetzt. Ausprobieren. Es wäre eine andere Problemfassung, haben wir das? Die erste unterstellt vom Außenstandpunkt jemandem ein Bedürfnis, kaschiert eigene Gründe und eigene Bewegungsmotive. Die zweite Fassung reflektiert diese Motive als möglicherweise problematisch, indem mich jemand anders was aufherrschen will, was nicht so ist, was nicht funktioniert und damit ernte ich Widerstand. Deswegen funktioniert es nicht. Wenn ich das berücksichtige, dass ich jemanden in eine widerständige Position bringe, kann ich ein anderes Arrangement wählen, einen anderen Umgang damit. Der Lösungsentwurf wäre dann, ich mache jetzt diese Tür zu, ich brauche meine Ruhe, versuche mal so und so. Wieder ausprobieren, ob es dann klappt. Wir haben also jetzt, danke für dein Beispiel, wir haben jetzt, oder für die Nachfrage, wir haben jetzt also einmal schon die Möglichkeit zu sagen, aha, das hat nicht funktioniert, das ist eine, sagen wir, Praxisfigur im restriktiven Bewältigungsmodus, eine restriktiv-funktionale Begründungsfigur, jemandem einzureden, was er will, weil er soll. Und der zweite Schritt, selbst zu reflektieren, was man selbst will an der Stelle, wäre im Prinzip die Problematisierung dieser restriktiven Funktionalität, die in eine andere Lösung mündet. Wenn das funktioniert und man das rauskriegen kann, dann hat man tatsächlich den Praxistest gemacht. Das ist das Bewährungskriterium. Klappt es oder klappt es nicht? Auch das muss man natürlich wieder auswerten und dann schauen. Also genau zu den Bewährungskriterien. Ja. Weil das finde ich immer das Schwierigste bei Entwicklungsgeburt. Ja. Es ist doch irgendwie, es setzt doch alles fast Laborbedingungen voraus, die ja irgendwie im Sufi vielleicht noch einigermaßen, wenn das jetzt jeden Abend auftaucht oder so, aber ich habe so das Gefühl, wirklich komplexe Lebenszusammenhänge. Wenn man jetzt eben so in einer psychosozialen Arbeit ist oder so, und läuft wirklich mit sehr komplexen Problemen, die man vielleicht so ansatzweise anfängt aufzuschlüsseln und so weiter, dann habe ich das Gefühl, dass zumindest dieser Prüfstein der Praxis insofern relativiert wird, ja, als nicht wirklich klar ist, ob die Veränderung wirklich durch das von mir untersuchte, den von mir untersuchten Wohnungsplan oder die von mir untersuchten Bedingungen und so weiter, tatsächlich diese Veränderung relevant war, nicht eine andere Veränderung, die vielleicht sogar auch durch den gleichen Prozess ausgelöst wurde oder so. Also, die haben jetzt eine Forschungsgruppe, so, wo man sich alle einmal in der Woche 2 Stunden trifft. So, und da kann zum Beispiel jemand anderes ein Problem äußert, das für mich relevant sein, das wollen wir verändern, was aber gar nicht wirklich in der Analyse mit drin ist, sozusagen, oder eben der Besuch von einem Bekannten, was ich überhaupt nicht einbezogen habe. So, ich habe ja in so komplexen Situationen immer das Problem, dass eigentlich also es ist schon schwierig, ist das überhaupt so idealtypisch zu formulieren und damit natürlich auch diese Praxisrelevanz als Kriterium ein bisschen schwächer wird. Weil, wie gesagt, ich kann denken, oh geil, ich habe eine Entwicklungsfigur. In Wirklichkeit habe ich die gar nicht wirklich, weil das ausschlaggebende Grund dafür, dass es mir jetzt besser geht und das Problem gelöst ist, vielleicht eben in einem nicht erfassten Zusammenhang besteht. Oder andersrum, dass ich eine Stagnationsfigur habe, aber eigentlich meine Analyse durchaus richtig war, aber gut, darauf könnte ich eher kommen, weil bei Stagnation ja noch mal nachgucke irgendwie. Aber bei Entwicklungsfiguren gucke ich hinterher typischerweise nicht mehr wirklich nach, okay, Moment, jetzt aber nochmal absolut nach einem anderen. Muss ich dir widersprechen, Christoph, weil ja. Es genau hier überprüft wird. Es wird ausgewertet, ob das Problem in der Praxis sich fortsetzt oder nur mit einem anderen Gesicht fortsetzt oder ob es aufgelöst wird. Ich glaube, die Problematik, die da drin liegt, ist multiple, aber ein Punkt ist, wenn ich voraussetzen kann, dass Menschen nur erwarten können, Hilfe bei der Lösung von Problemen zu erhalten, die sie auch berichten und die sie auch mit darstellen, dann gibt es das Gefälle nicht mehr. Das ist eine idealtypische Konstruktion. Das ist weder bei mir so, noch in eurer Praxis. Aber vom Standpunkt des, eine Psychologie vom Standpunkt des Subjekts zu machen, kann ja nicht darauf verzichten, zu gucken, ob sich die Betroffenen unter einen bestimmten Lösungsentwurf subsumieren können oder nicht. Das kann man nicht von außen vornehmen. Selbst wenn du Laborbedingungen hättest, wie du gerade gesagt hast, das würde es ja eigentlich voraussetzen, können sich die Leute zu den Laborbedingungen verhalten. Und dann kannst du es auch nicht sagen, weil die Validität unklar ist. Ne? Wie kannst du es von der beobachteten Situation auf unbeobachtete Situationen in seiner Geltung überprüfen? Kannst du nicht. Der Punkt wäre der, dass die Leute sagen, ja, stimmt, dieser Zusammenhang, der jetzt ja hier erstmal nur ganz holzschnittartig aufgemalt ist, diese Form von Lösungsentwurf, und von Umgangsweise hat mir geholfen, das Problem zu lösen. Ich nenne mal ein Beispiel aus meiner Praxis. Eine Mutter sagt, ich bin alleinerziehende Mutter von 4 Kindern. Ein Säugling, der noch gestillt wird, ein Stöppen so, der große Sohn. Und ich komme vor 11 Uhr nicht ins Bett und bin dermaßen fertig, was man auch sieht, körperlich fertig, die ist erschöpft, weil die Kinder ständig Theater machen. Die kommen raus, ich lege die hin ins Bett, 7, 7:30 ist Schluss, die kommen wieder raus und machen mir den ganzen Tag malig. Was nun? Wir haben lange rumgedoktert und geguckt, woran liegt es, wird ein Bedürfnis eingeredet oder woran kann es liegen. Nein, der Punkt war, die haben, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber der Punkt war, dass es kein Ritual gab, mit dem die Mutter sagen konnte, das ist jetzt die Situation von wir gehen schlafen und das kann man auch schön erleben. Und du möchtest eine Kassette haben, euch lese ich was vor, wenn ihr wollt. Und jetzt probieren wir das mal aus, ob das funktioniert. Sie hat das ausprobiert, wir haben das vorgeschlagen und er hat gesagt, hat nicht funktioniert. Wie oft haben sie es denn probiert? Ja, einmal und es hat ein bisschen geklappt. Das ist jetzt die Frage, ne? Gibt man den Lösungsentwurf auf? Oder sagt man, versuchen Sie doch mal. Sie haben ja keine Routine damit. Es gibt für die Kinder nicht die Erwartung, bevor wir schlafen sollen oder vielleicht auch müde sind, gibt es noch was Schönes und wir können gemeinsam kuscheln. Wenn man das ein paar Mal macht, vielleicht nehmen die Kinder dieses Angebot wahr als Möglichkeit, akzentuieren das sogar interessengemäß und können dem was abgewinnen. Dann wird es eine andere Nummer und es hat funktioniert. Das Geltungskriterium dieses Möglichkeitstyps wäre, dass die Mutter sagt, dadurch, dass ich das regelmäßig mache, möglicherweise auch ein bisschen variiere, komme ich um 8 Uhr oder spätestens um 8:30 aus dem Kinderzimmer raus und habe den Abend noch für mich. Das ist ein Zugewinn an Lebenszeit und an Lebensqualität, den ich vorher nicht hatte. Und in dieser Typik liegt die Lösung. Das heißt, sie selber muss für sich prüfen, ist das was oder nicht. Ja, sie subsumiert sich unter diese Möglichkeit, auch theoretisch auch unter diesem Entwurf, probiert das aus und sagt, ja, klappt, danke Ihnen. Also ein Problem wird es ja dann jetzt, erst wenn das vielleicht 2 Wochen klappt und dann klappt es irgendwie nicht mehr, dann könnte man nochmal gucken, das heißt, was du eher meinst, dass bestimmte Bedingungen oder bestimmte Konstellationen in diesem Problem nicht erfasst wurden, um zu gucken, warum hat es 2 Wochen geklappt und jetzt nicht. Also liegt das jetzt nur daran, dass jetzt nach 2 Wochen was passiert ist oder liegt das noch in der Ursprungsproblematik? Aber das müsste man dann wieder mit 2 Punkten zu gucken. Aber das hast du immer. Ja. Das kriegst du nie raus. Dann musst du wieder ran. Aber du hast eine Möglichkeitstypik und wenn die nicht mehr hinhaut, kannst du sie differenzieren. Das heißt, Differenzierung von diesem Lösungsentwurf sind nicht uninteressant, weder theoretisch noch methodologisch, sondern die sind eigentlich interessant, weil die Leute für sich sagen, so funktioniert es nicht mehr, ich probiere es jetzt anders. Ich muss diese Art von Möglichkeitsraum oder Möglichkeitstypik modifizieren und dann versuchen, was dann geht. Möglicherweise ist es dann nicht mehr das gemeinsame Vorlesen, sondern das gemeinsame Abendessen. Das ist auch nicht gar nicht. An der Stelle war das so. Also es gab viele Momente, wo man vermuten konnte, werden den Bedürfnissen der Kinder in dieser Familie, alleinerziehende Mutter mit viel Stress und einem Spektrum an Kindern von 1 bis 16 Jahre, was kann man dann machen? Ich glaube, dass das nicht mit einem Entwurf und mit einer Lösung geht, sondern dass diese Form von Lösungsvorgang eine Prozessdiagnostik sein muss. Du hattest eine Frage. Ja, was ich halt interessant finde, gerade an dem Beispiel, was du genannt hast, dass die Mutter Routine entwickeln soll, was weiß ich, man könnte das ja genauso jetzt, wenn man das theoretisch betrachtet, als der Stimulus, ein Hinweisreiz sozusagen, wo man das positiv funktioniert oder was weiß ich halt. Also ich sehe jetzt in der Praxis nicht den Bezug irgendwie, dass das wohl jetzt die subjektwissenschaftliche Ansatz besteht. Ich verstehe dich, ich muss ein bisschen lauter. Also wo ist der subjektwissenschaftliche Ansatz in dem, also man kann, wie die Praxis dann umgesetzt wird, an dem Beispiel, was du gerade genannt hast, kann man genauso gut durch Konditionierung erklären oder was weiß ich halt, wenn dadurch, dass man von dem Kuschel eine Routine hat, dass wir wissen, wann was weiß ich halt. Kann ich sagen. Aber okay, ich dachte, das ist schon eine Abgrenzung sozusagen davon. Ich muss das nicht rechtfertigen, ob das Subjektwissenschaft ist oder Konditionierung. Ich sage, es ist eine Bedienungsbedeutungsanalyse zusammen mit der Frau, zu gucken, was funktioniert, was nicht. Die sagt, ich habe das Problem, meine Abende sind komplett zerschossen, was kann ich tun? Und dann guckt man und von ihrem Standpunkt aus nimmt sie bestimmte Angebote, die wir machen, wahr, probiert die aus. Das war die Ausgangsfrage von Christoph. Und dann guckt sie, was dabei rauskommt. Das geht bei der Konditionierung nicht. Auch geht nicht, dass die Frau im Begründungsdiskurs versprachlicht, was ihr Problem ist. Vielleicht geht das noch, aber auf der Ebene von Behandlung und Bedienungsdiskurs dann nicht mehr. Außerdem ist die Frage, was tut sie, wenn das nach der Konditionierung nicht mehr funktioniert? Ich glaube, dass es nämlich keine Konditionierung ist, sondern tatsächlich eine inferentielle, ein implikativer Zusammenhang, was sie da macht. Das kann auch sein, dass einige das nicht glauben. Aber ich glaube, so ein bisschen die Schnittstelle ist, dass da Worte auftauchen, die Routine wiederholen und üben. Und dass diese Begriffe sozusagen als Theoriebegriffe dem Determinismus zugeschrieben werden. Also ich glaube, das ist immer wieder ein Problem. Naja, andererseits, wenn man, habe ich gesehen, wenn man versucht, jetzt angenommen EDP zu lesen und man kommt über die ersten 10 Seiten nicht hinaus, kann man es nochmal versuchen oder man kann es lassen. Also ich finde es kein Gegenbeispiel zu sagen, es gibt eine Routine. Ganz im Gegenteil, ich finde das wichtig. Ja, ich weiß, es sind theoretisch aufgeladene Begriffe, die möglicherweise dann in meinem über Menschen stürmen können. Vielleicht vergessen so. Und dann können wir ja auch mal sagen, es hat so Begriffe wie Gewohnheit oder Routine. Alltagssprache ist. Alltagssprache ist. Keine Theoriesprache. Und das auch kritisch zu kritisieren, wir etwas wiederholen dürfen, das glaube ich, das gleiche. Warte mal, es wird noch spannend, ich hoffe, mehr für dich. Wiederholung auf eine durchaus legitime Einstellung. So, wollt ihr jetzt was zum Sufti hören, wie das entstanden ist und so weiter? Ja? Ihr müsst mich dann stoppen. Ich kann jetzt eine Stunde reden. Also ihr müsst sagen, stopp, reicht, dann geht's. Okay? Das... Ich wollte sagen, was du deine Dissertation schreibst, also in welchem Rahmen du dich damit beschäftigst. Ja, das ist wichtig, müsste ich sagen. Ich habe hier am Institut studiert und... habe lange Jahre bei einem Träger der Jugendhilfe gearbeitet. Die haben nach § 27.3 und anderen Kinder- und Jugendhilfegesetz Hilfen angeboten, ambulante Hilfen zur Erziehung. Diesen Job habe ich gekündigt und habe mich mit einer Kollegin, die ich aus damaligen politischen und anderen Zusammenhängen kannte, selbstständig gemacht. Ich habe eine Familientherapieausbildung gemacht, weil das mit eine Anforderungsstruktur ist, die Kostengeber haben, um zu sagen, ihr müsst einen bestimmten Qualitätsstandard einhalten. Wenn du dich Therapeut nennst, musst du nachweisen, was du da eigentlich auf der Pfanne hast. Und der eigentlich schleichende, die Leitwährung in der psychosozialen Praxis ist das systemische Paradigma. Das ist bei allen Ämtern, Geldgebern gerne gesehen. Und wenn man Kooperationsvereinbarungen zwischen Trägern und Ämtern machen will, dann ist das im Prinzip das Bindeglied oder die Qualitätsschranke, Hürde, die man nehmen muss. Also habe ich eine Familientherapieausbildung gemacht und mich mit meiner Kollegin selbstständig gemacht als Co-Team. Wir arbeiten immer zu zweit und arbeiten in Familien, wo krisenhafte Verläufe entweder von denen selbst gemeldet werden oder von anderen gemeldet werden. Wo Suizidgefahr besteht von Jugendlichen, von Kindern, wo Gewalt in der Ehe oder in Partnerschaften eine Rolle spielt, Vernachlässigung, Verwahrlosung von Kindern. Hauptsächlich ist es aber Gewalt und auch Alkohol. Die kommen entweder zum Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst, zum Sozialpsychiatrischen Dienst, zu einer Krisenstelle, zum Jugendamt und sagen, hier, hallo, wir brauchen Hilfe. Ich kann nicht mehr. Oder die sagen das noch nicht mal und die beratende Einrichtung sagt, dann gehen Sie mal dahin, da wird Ihnen geholfen. Und dann werden wir angerufen und es wird ein Termin vereinbart und möglicherweise kann man sich dann schon zusammensetzen und sagen, was für ein Problem haben Sie denn? Und das ist Herr Kalkein und das ist die Frau so und so. Und die arbeiten zusammen und was geht? Manchmal ist es auch so, dass Drittmelder sich dem Jugendamt eröffnen und sagen, dieses Kind hat immer blaue Flecke oder eine Kinderärztin wendet sich ans Jugendamt und sagt, das Baby hat Hämatome. Oder in der Schule fällt auf, dass ein Mädchen immer mit verbundenen Armen kommt, nicht mehr im Sportunterricht teilnimmt oder nur noch wie ein Strich in der Landschaft sich dünn gehungert hat. Oder. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, daran zu kommen, aber wichtig ist, dass wir dann ins Spiel kommen, wenn ein Problem ausgemacht wurde von den Betroffenen selbst oder von dem Amt und wir dann mit denen eine Zusammenarbeit vereinbaren können. Ist das soweit? Ja? Das wäre auch eben meine Frage gewesen, die mit denen hier arbeitet, sind immer die Eltern oder die Erwachsenen? Nein. Alle. Wir arbeiten mit denen, die da sind und die wollen. Wir arbeiten mit denen, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Also auch mit den Kindern? Selbstverständlich. Nicht nur mit den Kindern, auch mit den Behandlern. Mit Ärzten, mit Psychiatern, mit Krankenhäusern, mit KJPDs, SPDs, diagnostizierenden Einrichtungen und. Die suchen wir auf. Mit denen gehen wir ins Gespräch. Wird noch klarer, wenn ich das Beispiel bringe. Ich habe eins mitgebracht. Jetzt aber die Ursprünge dieses Konzepts liegen in einem Projekt, das nannte sich SUFKI, Subjektentwicklung in der frühen Kindheit. Das bestand 1977 aus 12 Mitgliedern, darunter 9 akademisch gebildeten Eltern, die sich privat 14-tägig trafen, um ihre Schwierigkeiten im Umgang mit insgesamt 6 Kleinkindern zu reflektieren und sozusagen entwicklungsförderlich den Umgang mit ihnen zu koordinieren. Moritz Markert war dabei, Gabi Minz war dabei, Kurt Bader war, glaube ich, dabei, Holzkamp war dabei, Ullmann war dabei. So, die haben sich zusammengetroffen und haben gesagt, wir haben alle Kinder, was machen wir denn jetzt? Ausgangspunkt durch das Projekt analysierter Veränderungsprozesse, die als Entwicklungsfiguren bezeichnet wurden, waren Aussagen von Eltern mit einem Interesse an der Lösung eines Problems oder Konflikts, das sie dem Projekt über angefertigte Tagebuchpassagen vorgestellt haben. Solche Schilderungen nahmen ihren Ausgang beispielsweise von unartikulierten Verweigerungen der Kinder, mit denen die Eltern nicht fertig wurden. Die Ausformulierung einer Entwicklungsfigur fungierte dabei als methodisches Medium zur Reduktion der Beliebigkeit von Beobachtungsdeutungen und folgte dem Prinzip der Einheit von Erkennen und Verändern. Idealtypisch wurde das Medium in 4 Instanzen gegliedert. In der ersten Instanz eine Problemdeutung vorgenommen. In der zweiten Instanz wurde eine Abwehranalyse der Problemreformulierung gemacht. Das mache ich jetzt nochmal ein bisschen genauer. Die Leute kommen und sagen, mein Kind will nicht ins Bett gehen. Und das ist so, weil. Ja, das ist ein Begründungszusammenhang, sprich eine Annahme, es ist eine Theorie. Jetzt wird genau diese Problemdeutung umformuliert und gesagt, das ist gar nicht so, weil eigentlich brauchst du Ruhe und du redest das dem Kind nur ein. Und das möchtest du nicht wahrhaben und du möchtest das auch nicht ändern und deswegen entwickelst du Abwehr und die analysieren wir jetzt. 1, 2, 3. Heftig, ne? Dann wird versucht, hier auf der Ebene genau das zu machen, was wir gerade an der Tafel hatten. Es wird versucht, das Problem nochmal anders zu fassen. Theoretisch auf den Begriff zu bringen, dass die restriktive Bewältigungsweise erkannt wird, begriffen wird und daraufhin eine andere Bewältigungsweise, die Interessen des Kindes oder der Kinder mit berücksichtigt, denkbar wird und möglich wird. Die soll dann formuliert werden. Das ist ein wichtiger Schritt, das ist das Herzstück der Entwicklungsfigur. Haben wir kapiert, womit du mit in deinem Verhalten das Kind so behinderst, dass es Widerstand leistet, sodass du nicht zu deinem Bedürfnis kommst, was du kaschiert hast. Jetzt, habe ich kapiert, wie soll es denn dann gehen? Naja, das wäre ja die Möglichkeit, wenn du Ruhe brauchst, eine andere Umgangsweise damit zu finden. Die könnte darin bestehen, dass du. Und wir nehmen an, wenn du so vorgehst, zwingst du dein Kind nicht in einen unartikulierten Widerstand. Verständlich? Das muss ausprobiert werden. Deswegen findet das hier statt. Die Praxis soll gemäß des Lösungsentwurfs umstrukturiert werden. Ja? Ich rede dem Kind jetzt nichts mehr ein, sondern ich versuche es mal auf die andere Art, indem ich das Kind seine Schlafbedürfnisse kennenlernen lasse und eine andere Vorgehensweise an den Tag wähle, wo es sich nicht widerständig verhalten muss. Und hier kommt dann die Rückmeldung, ob es geklappt hat oder nicht. In der 4. Instanz. Ja. Okay. In der 1. Instanz wurde eine eingebrachte Konfliktdarstellung von Projektmitgliedern gedeutet und problematisiert, indem sie dem Ideologieverdacht dahingehend ausgesetzt wurde, die praxisfundierenden Sichtweisen des Darstellenden seien Teil des undurchschauten Problems. Ich mache das so, halte das für richtig, glaube, man darf das so machen, aber weil ich das so denke, setze ich ein Problem fort, das ich eigentlich lösen will. Das ist der Ideologieverdacht. Das gegen den Strichbürsten des Dargestellten mündete in Hypothesenformulierung darüber, inwiefern der Darsteller zu Problem selbstverschärfend beiträgt, indem er gemäß nahegelegter bürgerlicher Denkweisen entwicklungsbehindernd handelt, worauf das Kind mit Widerstand antwortet. In Projektdiskussionen der 2. Instanz wurden sodann die Widerstände der Darstellenden gegenüber der neuen Deutung analysiert, um im Sinne der Mitforscherqualifikation eine Umstrukturierung seiner Problemsicht zu erreichen. ich das heute lese, es hört sich alles an, wie ich strukturiere dein Denken um. Das ist sehr kognitiv geprägt. Kognitive Umstrukturierung. Die ersten beiden Instanzen dienten der Herstellung des Kategorialbezugs, also der Herausarbeitung der impliziten Grundvorstellungen des betroffenen Erwachsenen bezüglich der Kind-Erwachsenen-Koordination. Dieses eine Beispiel ist eben die Kategorie Ruhe oder Bedürfnis, Schlafbedürfnis, Schlafen, du bist müde, du musst das jetzt machen. Und dass Kinder dem auch folgen würden, wenn man die dann entsprechend zu Bett legt. Das ist ja eine bestimmte Vorstellung, wie Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen laufen. Ne? Selbige wurden, also solche Vorstellungen wurden im Projektzusammenhang von und mit den darstellenden zu kritisch-psychologischen Kategorien dann ins Verhältnis gesetzt. Das ist das, was ich meinte mit eben nicht mehr als behindernd vorgehen, sondern die Interessen berücksichtigen, um zu schauen, ob das Kind dann seine Bedürfnisse kennenlernt und ein anderer Umgangsmodus möglich wird. Der hierin beschlossene Selbstklärungsprozess sozialer Selbstverständigung sollte so dann helfen, das Ausgangsproblem in Gruppendiskussionen zu reformulieren. Die haben sich dann also alle zusammengesetzt und haben eine Gruppendiskussion darüber gemacht, auch anhand der Tagebuchdaten, die eingebracht wurden, und der Deutung. Die gebildeten Theorien fungieren in diesem Sinne als Verbindung von Kategorien und vorliegendem Einzelfall, ohne sie auf letzteren herunter zu konkretisieren. Das Initialproblem wurde in die theoretische Fassung von Wenn-Dann-Zusammenhängen gebracht. Wenn ich aufgrund meiner bisher unbefragten Prämissen so handle, dann ergeben sich diese ungewünschten Konsequenzen. Das wäre so ein allgemeines, abstraktes BGM als Beispiel für eine Initialproblematik. Mit dieser ersten Theorie sollte die Unverfügbarkeit der problematischen Konstellation für mich auf den Begriff gebracht werden, die ich bisher unbewusst perpetuiert habe und verändern will. In einer darauffolgenden zweiten Theorie wurde sodann eine kategorial geleitete Handlungsalternative formuliert, die das Problem lösen sollte. Jetzt kommt diese zweite Lösung, der Lösungsentwurf. Wenn ich hingegen gemäß der Prämissen der Lösungsperspektive handle, ergeben sich wünschenswerte Konsequenzen. Initial- und Lösungstheorie markieren in dieser zeitlich versetzten Anordnung einen Entwicklungsablauf oder eine Entwicklungsfigur. An dieser Stelle des Forschungsprozesses ist noch offen, ob die Darsteller sich als Fall der beiden Theorien sehen. Ist das Problem richtig gefasst? Ist der Lösungsentwurf einer, den ich mir aneignen kann und will? Also die Lösungsperspektive auch in Handlung umsetzen oder welche Konsequenzen sich daraus ergeben, ist da noch unklar an der Stelle. Wird das Problem überwunden, hat sich die Lösungstheorie als praxisrelevant erwiesen. Bleibt es bestehen, wird dies als Stagnationsfigur abgebildet. Damit hätte sich, wenn das Problem also nicht gelöst ist und wir eine Stagnationsfigur, also das stagniert, hätte sich gezeigt, dass die Lösungstheorie nicht zur Problemsituation passt und die Analyse fortzusetzen ist, um eine weitere Lösungstheorie zu formulieren und so weiter und so weiter. Eine Bestätigung der praktischen Lösungsrelevanz der Theorie liegt demgemäß in ihrer Außerkraftsetzung. Die blinde Wirkung der Wenn-Dann-Beziehung ist verschwunden, also der ersten Theorie, der Problemtheorie, ist verschwunden. Ich bin diesem Geschehen nicht länger ausgeliefert, weil ich erkannt habe, womit ich es selbst befördere. Etwa meinen Anspruch auf Liebesgleichverteilung oder dieses Einreden von Ruhebedürfnissen und so weiter. Mit der dritten Instanz sollen auf die Erkenntnisse folgende Praxisumgestaltungen abgebildet werden. Mein anderes Denken bezüglich der eigenen Lebensbewältigung in der Familie, die Revision meiner bisherigen Erziehungsvorstellungen aufgrund kritisch-psychologischer Kategorien führt zu einer anderen Praxis mit dem Kind, die das Problem löst oder zumindest reduziert, indem dessen Entwicklung nicht länger durch das Handeln der Erwachsenen behindert wird. Die vierte Instanz diente dazu, die Rückmeldungen aus der familiären Praxis an das Projekt abzubilden und kritisch auf Mystifikationen und Erschleichen von Erfolgen zu befragen. Ich könnte ja sagen, das ist einfach so. Es schreit jetzt nicht mehr. Das stimmt aber gar nicht. Der Nachweis praktischer Lösungsrelevanz der Theorie ist dementsprechend an die veränderte Praxis der Betroffenen gebunden, worin sich auch die Richtigkeit des hergestellten Kategorialbezugs erweisen konnte. Ergab sich aber keine veränderte Praxis, wurde dieses Geschehen in der komplementär angeordneten Stagnationsfigur abgebildet, sodass an dieser Stelle unentscheidbar war, warum das Problem nicht überwunden werden konnte. Das ist ja der Punkt, ne? Die Deutung über den Zusammenhang der Konfliktsituationen also mehrdeutig bleiben mussten. Die Notwendigkeit der Stagnationsfigur hat sich für die Projektarbeit daraus ergeben, dass sich die konzipierte Entwicklungsfigur in jeder Instanz als lösungsirrelevant, dort hieß es gescheitert, erweisen konnte. Und ihre Funktion liegt dementsprechend darin, parallel zur Entwicklungsfigurinstanz oder zu den Instanzen der Entwicklungsfigur die Varianten der Lösungsirrelevanz von Hypothesen und Theorien zu systematisieren, um die Fehlersuche zu erleichtern. Und dann muss man ja wieder neu anfangen und gucken, wenn das nicht geklappt hat, woran hat es gelegen und welche Deutung kann ich jetzt vornehmen, wie kann ich die wiederum ausschließen und so weiter. So, zu den Datenmodalitäten sage ich mal jetzt noch nichts. Das machen wir später. Wie ist das weitergegangen mit diesem Projekt? Weitere Rahmenprozesse spielten ja eigentlich, also die Rahmenbedingungen, institutionelle Rahmenbedingungen gab es eigentlich kaum. Es gab ja bestimmte Voraussetzungen und die waren im Prinzip dadurch gegeben, dass alle gesagt haben, wir haben Kinder, wir wollen hier mitarbeiten und machen das. Und wir möchten bitte unsere Kinder in ihrer Entwicklung möglichst wenig behindern. Und eine, sagen wir mal, adäquatere Vorstellung von Umgang mit Kindern erreichen. Ausfluss dieses ganzen Projekts ist das Buch von Gisela Ullmann über den Umgang mit Kindern. Daher kommt es. Das ist im Rahmen einer Kleinförderung, ich lese das jetzt nicht alles vor, das versuche ich mal abzukürzen, im Rahmen einer Kleinförderung wurden dafür Forschungsanträge versucht herauszufinden, die wurden beantragt, sind aber nicht bewilligt worden und dann ist von der Deutschen Gesellschaft für die, was die, wer weiß es, weißt du es? Deutsche Forschungsgemeinschaft. Ja, genau. Die hat dann gesagt, nee, also die Methoden, die ihr da anwendet und die Art und Weise, wie ihr vorgeht, das ist nicht forschungswürdig. Und haben dem Ganzen dann das Genick gebrochen. Ich glaube, das Projekt hat 6 oder 7 Jahre bestanden. Das muss man mit hinzufügen, dass ein solches Konzept von Entwicklungs- und Stagnationsfigur ja dann Sinn macht, besonders Sinn macht, wenn man eine lange Zeit über solche Entwicklungen untersuchen und problematisieren und wieder in Frage stellen kann und so weiter. Ne? 6 oder 7 Jahre arbeiten wir in der Regel nicht in einem Beratungsprozess. Oder habt ihr das schon gemacht? Das ist ein Problem. So. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo der andere Teil ist. Hier. So. Ja, bitte. Auch über die Aussagen der Kinder. Mhm. Also die 14-jährigen Treffen sind dann über diese 7 Jahre weitergelaufen oder zusätzliche Kindertreffen? Das kann ich dir nicht sagen. Also ich weiß nicht. Weißt du das? Ja, ich habe die Gisela auch mal gefragt und sie hat gesagt, dass es eigentlich ohne die Kinder war, aber dass es natürlich Freundschaften zwischen den Paaren oder sogar und dann gab es schon mal irgendwie Feste oder so, wo dann alle da waren. Aber es war eigentlich, glaube ich, nicht die Idee, dass dann sozusagen alle. Also habe ich das verstanden. Die Kinder waren nicht bei den Sitzungen dabei. Also es ist sozusagen eine Mischung. Nee, aber Daten darüber wurden ja einbeziehbar. Ne? Okay. Was haben die gesagt, gemacht, getan, gedacht, gefühlt? Aber nicht so sozusagen, wie du zum Beispiel jetzt gesagt hast, bei deiner Familienanordnung, wir arbeiten mit denen, die kommen oder so. Nee, das, waren, das ist dann nicht so gut. Wäre ja auch schwierig gewesen, mit einem 5-Jährigen oder 6-Jährigen, nicht? Naja, also in dem, ja, das geht auf jeden Fall, würde ich sagen, aber in so einer Runde von Erwachsenen stelle ich mir das schwierig vor. Aber nicht mit den Texten. So, ich wollte Bezugnahmen euch darstellen auf die Entwicklungsfigur, weil damit nochmal schon mal ein Rundumblick gezeigt wird, was da eigentlich los ist. Die Konkretisierung, das war 85, ne? Oder war es 87? FKP 17? Ich glaube, es müsste es jetzt in Dingens. Also über den Umgang mit Kindern ist 87 gekommen von Gisela Ullmann. Und ich meine, das war auch 87, die Veröffentlichung der im FKP 17. Es gab ja vorher schon Veröffentlichungen in 12 und 13, glaube ich, aber ist egal. So, mir geht es jetzt um Folgendes, dass wenn wir heute unter dem Gesichtspunkt von Praxisforschung, ja, das ist klar, aber wann war das? Ist wurscht. Ist wurscht. Okay. Das ist ja ein sehr allgemeines Konzept, was einerseits allgemein, aber andererseits eben auch sehr spezifisch eben auf diese Kind-Erwachsenen-Koordination bezogen. Wenn wir jetzt ein Konzept zur Datenauswertung und der Dignität von Daten anwenden oder haben, nutzen wollen für unsere Praxis, müssen wir es eben auch auf unser Praxisfeld spezifizieren. Das ist eine einfache Angelegenheit. Für Eltern, die sich zusammenfinden, um über ihre Erziehungsprobleme zu sprechen, ist es angemessen. Für Menschen und Psychologinnen, Psychologen, wie auch immer, die in bestimmten Praxisfeldern arbeiten, reicht es nicht aus. Wir brauchen also eine, würde ich behaupten, Instanz, die genau diese Form von Arbeitsfeld und von Tätigkeitsfeld mit berücksichtigt. Diese Instanz, würde ich vorschlagen, sollte man der ersten Vorlage haben. Dann hätten wir 5 Instanzen und damit die Möglichkeit, schon mal bereichsspezifisch zu gucken, was gehört zu meinem Arbeitsfeld, Tätigkeitsfeld, welche Widersprüche, Analysen muss ich da machen. Die Imke arbeitet zum Beispiel als niedergelassene Therapeutin und die hat in ihrer, als Arbeitsbedingungen findet sie eine Bedeutungsanordnung vor, wenn ich als derjenige, der in die Familie geht und freiberuflich arbeitet, eine ganz andere Abrechnungsmodalität zum Beispiel. Jemand, der bei einem freien Träger arbeitet, im Rahmen der Jugendhilfe oder in einem freien Projekt der Drogenberatung, hat wiederum andere Arbeitsbedingungen, andere Zwänge, andere Anforderungen, sprich andere Praxiswidersprüche zu berücksichtigen, um zu gucken, nach welchen Konzepten kann ich eigentlich vorgehen, was kann ich tun, was kann ich nicht tun. Oder wenn Praxis umgestaltet wird, ich war gerade in dem Workshop von Ariane Bretzel, die Umstrukturierung sozialer Praxis nach bestimmten Vorgaben, zum Beispiel der Sozialraumorientierung, oder aber Änderungen im Kassenwesen, im Gesundheitswesen, oder aber wiederum Änderungen in der Sozialversorgung über die Hartz-IV-Gesetze und so weiter. Das sind möglicherweise Dinge, die wir nicht auf ersten Blick erkennen als relevant für unsere Bedingungen. Wir können ja auch für unsere Arbeitsbedingungen. Wir können jetzt einerseits sagen, okay, das müssen wir irgendwie mit aufnehmen, dann besteht die Gefahr, dass wir diese Veränderungen als Anforderungen und Schwierigkeiten herunterkonkretisieren auf unsere Praxis. Das kann nicht funktionieren, weil die Bedingungen unserer Praxis nicht festlegen, nicht komplett und auch unser Handeln nicht, ist ja schon weg. Aber ein methodisches Konzept, das versucht, Praxisprozesse zu strukturieren, kommt nicht ohne eine Bedingungsbedeutungsanalyse aus. Und diese Bedingungsbedeutungsanalyse braucht meines Erachtens eine eigene Instanz. Deswegen erweitern wir um eine. Imke, dann du. Frage, also müsste die erste Instanz in Hilfe ein bisschen nach links gucken oder so? Also weil wir jetzt 2 Stränge haben. Wir haben sozusagen einmal die jetzt in meiner Form Therapeutin und die Bedingungen, die einfließen, wenn ich ein Problem deute oder Lösungsvorschläge oder so mit einem Klienten erarbeite. Und das andere in der Entwicklungsfigur bezieht sich ja auf das Problem des Klienten. Also ich finde das schwierig, das sozusagen untereinander zu wissen. Da fängst du ja auch gar nicht an, mit dem Klienten zu arbeiten. Fängst du ja hier erst an eigentlich, wenn das, also ich glaube nicht, dass man das jedes Mal neu machen muss, dass man die Bedingungen, unter denen man arbeitet, für jeden Einzelfall wieder neu klären muss. Nee, das glaube ich, ja. Weiß ich nicht, aber ich gebe jetzt einfach nur jetzt bildlich zu bedenken, dass das eine sozusagen auf der Forscherseite einfließt und das andere von der Klientenseite. Also das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wir machen ja mit denen ohnehin Bedingungsbedeutungsanalyse. Das heißt, wir müssten die Seiten, die beiden Seiten trennen. Aber wer analysiert welche Seite? Nee, letztlich nicht trennen. Aber was weiß ich, also wenn ich eine Entwicklungsfigur für meine eigene Praxis mache, dann ist es ja okay. Aber wenn ich eine Entwicklungsfigur mit einem Klienten nutzen möchte, für sein Problem, mit dem er in meine Praxis kommt, dann kann ich doch meine, die auf mich Einfluss nehmenden Bedingungen, die mir zu Bedeutung werden, in meiner Vorschlagspraxis oder mit Zusammenarbeitspraxis mit dem Klienten, das ist doch ein eigener Schrank. Ja. Aber Entwicklungsfigur ist doch... Doch, erschließt sich mir. Ich finde es aber unproblematisch. Okay, dann noch mal. Danke. Also man kann nicht sagen, dass die Bedingungen, die für uns möglicherweise zu berücksichtigen sind, wenn wir bestimmte Probleme haben, auch Probleme von Klienten sind, weil die ja unter diesen Bedingungen nicht arbeiten, sondern zu uns kommen. Nein, jetzt einfach ganz praktisch. Nur mal angenommen, einer kommt und sagt irgendwie, ich traue mich nicht, auf die Straße zu gehen und einen Kassettenrekorder zu kaufen. Und ich würde dann sagen, okay, ich gehe mit dir raus und kaufe den eben. Ja, so, bums. Dann könnte ich, also ich kann das einfach machen, aber dann müsste ich sozusagen überlegen, im schlimmsten Fall, wenn ich in der Klinik arbeite, darf ich das überhaupt, wie bin ich versicherungsrechtlich, tralala. Das, so, und natürlich fließt es dann in meine Arbeit irgendwie mit ein und begrenzt den Möglichkeitsraum. Aber das ist doch dann, also das ist ja jetzt zumindest benannt. Also ich kann da nicht so gut mitleben, dass alles untereinander steht, aber das ist doch scheiße. Ja. Du schlägst vor, das auf eine andere Seite zu bringen. Ja, also können wir ja festhalten. Ja. Erstmal, ja, dann Felix. Du hast relativ schnell diesen Sprung gemacht, die Besonderheit der Entwicklungsfigur, wie sie im SUFKI entwickelt wurde. Damit hat man sozusagen eine allgemeine Form, die man jetzt spezifiziert. Das kommt bei ganz vielen Stellen, ist das immer, wenn die Entwicklungsfigur ist und dann auch kritisiert wird, wird immer gesagt, das wäre eine allgemeine Form, die dann angewandt wird, die versucht wird, irgendwie eine Reihenfolge zu bringen. Und ich glaube, dass das nochmal zu hinterfragen wäre, sozusagen. Ich glaube, dass diese Entwicklungsfigur in ihrer Form, wie sie ist, so stark im SUFKI verankert ist, dass man sie nicht nehmen kann als eine allgemeine Form, die zu spezifizieren ist, sondern man müsste irgendwie die gucken, kontrolliert exemplarische Praxis und die Kategorien, wie die auf die jeweilige Praxis zu konkretisieren sind, als ein Konzept, als eine methodische Leitorientierung, wie man das auch immer nennen will. Ich glaube, dass da schon bestimmte Formen aus dem SUFKI drin sind, die verloren sind. Also wo da bestimmte Praxisanteile drin fehlen, die es in anderen Modellen gibt. Also es wird sozusagen was als Allgemeines genommen, was spezifiziert werden muss, was aber gar nicht die Allgemeinheit hat, sondern da fehlen so viele Sachen drin, dass man es vielleicht gar nicht machen kann. So, also ich hatte jetzt die letzten Wochen mir das auch angeguckt und habe dann aufgefallen, dass der Versuch von der Therapiekonzeption bei Kapela wäre sozusagen eine andere Variante sozusagen, wie man Praxisforschung strukturieren kann, mit ganz anderen Phasenmodellen auch, die wahrscheinlich in einer anderen Situation wieder völlig anders strukturiert sind, wo man jetzt sozusagen versucht, dann diese Entwicklungsfigur auf den Kapela-Fall, wie in Holzkamp und Osterkamp, analysieren. Und da taucht nicht hin, da kann man mit der Entwicklungsfigur nicht gut rangehen, an dem Fall. Mit dem Konzept meinst du? Mit dem Konzept, genau. Mit so, wie es sozusagen gefasst ist als Entwicklungsfigur. Und das Zweite sozusagen, wie du es einschätzt, wie diese Instanzen zu beurteilen sind, weil ich glaube, es gibt sozusagen diesen Unterschied zwischen einer kategorial-logischen Reihenfolge von Schritten, wie irgendwie Bedingungen, Bedeutung, Begründung, so wie es in der Grundlegung auch vorgestellt wird, wo ich sage, das ist von der Methodologie her logisch aufbauend. In der Praxis kann es sein, dass es gar nicht in der Reihenfolge geht. Also ich kann sicherlich meine Arbeitsbedingungen komplett vorweg analysieren, aber wann ich zu dem Punkt hinkomme, dass ich mit dem Klienten gemeinsam Bedingungen, Bedeutung analysieren kann, das kann sein, dass wir da schon ganz viele andere Sachen erst machen mussten. Also wie wir sozusagen diese Instanzen, ob du tatsächlich ist das Reihenfolge siehst oder, also da weiß ich nicht genau, ob man das so nehmen kann als Reihenfolge. Ein Satz dazu, dann Felicitas, okay. Ich würde dir recht geben und ich würde dir widersprechen. Natürlich ist das allgemeine Konzept nicht auf alle Praxen zu übertragen. Das habe ich aber gesagt, es muss tätigkeitsspezifisch konkretisiert werden, wenn man will. Das andere Problem ist, das ist kein Phasenablauf. Das ist eine idealtypische Gliederung, die ihr so in der Praxis nie findet. Über einen längeren Prozess, würde ich behaupten. Vielleicht findet man sie, aber es ist eher dann wahrscheinlich eher die Ausnahme. Jetzt stelle ich mir vor, ich komme nicht dazu und muss irgendwie trotzdem Praxis bewältigen. Dann könnte mir das als Orientierungspunkt dienen, damit ich verstehe, an welcher Stelle, was mache ich denn jetzt gerade wieder. Weil aus dem Schema, wenn dann Zusammenhänge zu formulieren, im Begründungsdiskurs komme ich ohnehin nicht raus. Also gegenüber willkürlichen Setzungen und einem konzeptlosen Vorgehen wäre das ein Strukturierungsangebot. Mehr nicht. Felicitas. Ja, ich wollte nur noch mal so sagen, wie ich das jetzt verstanden habe von dem Minister, dass die Entwicklungsrisiko, also wenn es jetzt um das Problem von Klienten geht oder irgendwelchen Leuten, die da eben an einer Hand geht, dann sollte ja sozusagen die Entwicklungsrisiko im Rückwärtsstandpunkt des Klienten die ganze Sache aufrollen. Sozusagen, dass die Bedingungsbedeutungsanalyse, die von dem Problem des Klienten aus sozusagen angegangen wird, natürlich dessen Bedingungen sind. Es kann natürlich sein, dass auch der Therapeut die gleichen Bedingungen versteckt sind. Was weiß ich, wenn man Schulpsychologe ist und irgendwelche Schüler auch noch Probleme mit der Institution Schule haben und das analysiert wird. Aber ich glaube, was sie meinte, war ja, dass die Analyse eigener Praxiswidersprüche noch eine andere Sache ist als die Analyse von Bedingungen und Bedeutungen, wie der Klient sie erfährt, wie man von da aus aufgelöst. Also nee, selbstverständlich habe ich Züge auch so verstanden, aber ich würde behaupten, dass sie verschränkt sind. Und dass man sie nicht voneinander trennen kann. Nur analytisch. Naja, aber wenn man es analytisch tut, dann. Ja, das muss man natürlich sehr anstrengend. Ja, das ist ja die Praxis von meinem Standpunkt, die Arbeitsbedingungen treffen ja auch mich und dann indirekt meinen Klienten mit, weil wenn ich Beratungsprozesse strecken muss, weil ich Geld brauche, dann ist es möglicherweise nicht in meinem Interesse. Spielt aber mit hinein in die Arbeit. Das hängt davon ab, wie meine Arbeit, die ich erbringe, finanziert wird. Einfaches Beispiel, warum man zum Beispiel nicht trennen kann. Du meinst also, weil praktisch gesehen, wenn der Mensch sein Abendessen-Ritual vielleicht übt und dann fällt es gerade in den Bewilligungszeitraum und er hat keine Therapie und keinen Ansprechpartner, wo man das wieder auswerten kann und besprechen kann, dann könnte vielleicht die Lösung irgendwie schiefgehen oder sowas. Meinst du, dass diese Bedingungen so da einfließen können? Wir können mal irgendein Beispiel. Naja, das war ja gerade ein Beispiel. Wenn ich ein Beispiel habe, der Umstand, dass ich zum Beispiel abrechnungspflichtig über die Kasse abrechne, dann bin ich einem bestimmten Bericht und Diagnosewesen unterworfen. Das muss ich mit berücksichtigen, wenn ich hier zu mir kommt, oder dann muss zum Beispiel ein CD10 Kategorisieren klassifizieren. Das gehört in die Instanz. Klar, aber ich glaube, unsere Frage war jetzt eher so ein bisschen in die Richtung, wo, also dass ich das mit reflektieren muss und so, okay. Aber jetzt zum Beispiel an diesem Beispiel mit der Mutter, mit den vielen Kindern, kann das sozusagen auch während des mehrmaligen Durchlaufens der Entwicklungsfigur praktisch das beeinträchtigen, das meinte ich. Es könnte ja sein, dass dann. Also möglicherweise am Ende, ich komme jetzt dazu und sage, alles klar, wir kriegen die Rückmeldung, jetzt ist die Maus weg, doch da ist sie. Ich kriege die Rückmeldung, eigentlich ist das hier schon alles ganz in Ordnung, aber ich entwickle ein fachliches Misstrauen, dass das noch stabil genug ist und deswegen empfehle ich, den ganzen Hilfeprozess nochmal um 3 Monate zu verlängern. Könnte damit zu tun haben, dass ich sage, eigentlich ist die Auftragslage gerade extrem lau. Und dann muss ich mal gucken, wie ich argumentieren kann, dass ich das auf der Ebene hier verlängere. Das hängt aber maßgeblich damit zusammen, dass meine Arbeitsbedingungen den gesamten Prozess begleiten. Deswegen ist es auch durchgezogen. Ja? Also wenn die erste Instanz ist dann nicht erledigt, die kann hier genauso auftauchen wie da oder da. Es kann ja auch sein, dass bei der Realisierung der Lösungsentwürfe ich keine Termine mache für 4 Wochen. Warum nicht? Ich habe noch eine Frage zu der Generierung der Methoden. Also, ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Also, mir kommt es so vor, dass bei der Formulierung der Initialproblematik dann ja diskursiv vorgegangen wird und eben es wird versucht, überkommene Vorschläge zu reformulieren. Das ist, ich will nicht sagen Struktur, aber es hat schon so eine gewisse Linie, der man folgt. Und jetzt ist mir die Art der Praxis, also wie kommt man darauf zu sagen, okay, es liegt daran, oder nee, du musst das und das noch nicht, es liegt daran, sondern, ja. Nee, verstehe ich leider nicht. Du meinst, wie komme ich von den Begriffen hin zu einer theoretischen Fassung von Problemen? Nee, zur Praxis. Also wie kommt man dazu zu sagen, ja, wir brauchen eben dieses Ritual. Indem ich es tue. Wie sonst? So, aber das ist man auf die Idee. Ja, wie kommt man auf die Idee? Wie kommt man auf die Idee? Durch Lesen. Da war noch der Begriff, der das kategorial angeleitet. Also das spielt auch eine große Rolle, sich vorher zu überlegen, was die restriktive Funktionalität in dem Alten ist. Und immer das überlegen, wie man diese aufbrechen kann. Plus ein bisschen Fantasie, finde ich, ist halt mehr eine Idee und generierbar. Würde ich behaupten, dass das der springende Punkt ist. Dass man Angebote machen muss, dass man bei der Hypothesenformulierung verschiedene Versuche hat. Und die, also man muss ja auch, das ist sowieso kategorial als Gegenstand, ist zurückgezogen. Ich könnte auch anbieten, ja, dann geht doch jetzt mal noch gemeinsam alle um eine Stunde joggen ins Haus, damit die Kinder müde sind und nicht so lange mit Interesse kommst und dann scheuche ich wieder um. Das würde ich nicht tun. Aber die Überlegung dabei wäre, was wäre angemessen, um überhaupt dieses Problem von ich brauche Ruhe und ich kriege die nicht, wenn ich stundenlang da im Kinderzimmer immer wieder abgerufen werde, die Kinder kommen immer wieder aus dem Bett, die, was weiß ich, haben keinen Bock da drin zu sein, wie kann ich das angenehmer machen für mich und für die. Und das wäre dann nicht nur folglich meinem Interesse zu handeln, sondern folglich dann ein gemeinsames Interesse auszumachen. Das muss ich gucken, ob sich die Betroffenen darauf einigen können. Ist es eben gemeint, es kann ja sein, dass die Kinder sagen, ich habe keinen Bock auf Vorlesen, finde ich voll scheiße, langweilig. Dann geht das nicht. Ja, die nehmen das Angebot nicht an, akzentuieren es nicht, interessengemäß. Dann muss ich was anderes tun. Aber dafür gibt es keine Rezepte, das muss man versuchen. Ich weiß jetzt nicht, wer zuerst dran war. Ich glaube, du warst schon ganz lange. Ich wollte fragen, also jetzt gerade fällt mir dazu ein, wenn alle mit dabei sind, wäre es doch das Einfachste, die Kinder zu fragen zum Beispiel. Mhm. Und dann wollte ich fragen, also das Einfachste ist jetzt übertrieben, aber jetzt in diesem Beispiel, also was ist ein schönes Ritual? Und dann frage ich mich, ob in der Praxis, also ich habe das so verstanden, dass dieses von den Bedeutungen zu dem Begreifen zu kommen, von allen gemeinsam entwickelt wird. Aber ich frage mich, ob in der Praxis das nicht doch immer so ein bisschen in die Expertinrolle und hilfesuchende Rolle rutscht. Also dass sozusagen die Hilfe suchen, haben ja definitiv ein Problem und haben ja wahrscheinlich schon vieles versucht und deuten dann irgendwas und dass es dann doch immer mehr dahin geht, dass die Therapeutin oder der Therapeut dann vielleicht eher diesen begreifenden Part sozusagen entwickelt. Weißt du, was ich meine? Ich kann das nicht so, es ist jetzt nur so eine Ahnung, so eine unheilvolle Vermutung, dass das dann doch wieder nicht so ein Subjektstandpunkt. Dass es so in die Richtung geht, er hat Vorschläge gemacht, oder? Ja, zum Beispiel auch. Also nicht nur, also auch wie das Problem befasst wird, zum Beispiel. Da hat ja einer was im Hinterkopf. Er hat Vorschläge gemacht. Macht mal. Ich weiß nicht, ich kann nicht beides nicht antworten. Reden. Dann sage ich das, was ich sagen wollte. Zu der Frage nochmal, wie kommt man dann auf die Idee für den Lösungsvorschlag? Ne? Mhm. Ich würde das auch so sehen, dass es keine allgemeinen Rezepte natürlich gibt. Aber was, glaube ich, in dem Beispiel, was wir die ganze Zeit hatten, in den Kassel zum Bett geschickt wird, in dem Argument, dass es schon müde ist, zum Tragen kommt und auch generell, glaube ich, eine Leitidee ist die Frage, hat das Problem was damit zu tun, dass sich die Interessen von anderen Leuten, die in der Problemkonstellation mit drin sind, negiere, dass die sozusagen als Subjekte in meinen Überlegungen nicht vorkommen, sondern nur als Objekte. Ne? In dem Fall eben das Kind ist müde, das stelle ich vom Außenstandpunkt fest und das wird dazu nicht gefragt. Und wenn es sich anders verhält, also eigentlich gar nicht so verhält, als ob es müde wäre, dann muss das irgendwie weggedeutet werden. Ne? Und dann kommt man möglicherweise auf den Lösungsvorschlag. Das ist zumindest was, was Frau Holzkamp mal in der Vorlesung behauptet hat, dass das so eine ganz wichtige Leitidee ist und wo ich auch finde, dass das sehr häufig hilft. Und zu der Frage, wie du das hattest mit dem Expertenstatus, das denke ich, ist absolut unvermeidbar, schon weil die Klienten ja irgendwo auch die berechtigte Erwartung haben, dass du was weißt oder kannst, was du selber nicht kannst, das würde ich gerade alleine machen. Ne? Die Frage ist doch da, ob das dann sozusagen autoritär wird, also mit dem, was aufst, aufgrund vermeintlicher Kenntnis oder Fähigkeit, die du in Wirklichkeit gar nicht hast. Oder ob du das ausweisen kannst, sodass für dich begreifbar wird, du hast denen tatsächlich was ganz viel. Und dann ist es ja eigentlich auch nicht mehr problematisch. Da, da, da. Also ich wollte fragen, es ist jetzt so gedacht, dass die Eltern praktisch die Probleme mehr oder weniger mit den Instanzen selber angucken können und praktisch nicht auf Dauer begleitet werden müssen, sondern praktisch ihr eigenes Denken und Handeln auch das hinterfragen können? Oder ist es so, dass es praktisch eine zeitweise Intervention ist, dann wenn es gerade grenzlich ist, wo der Expertenstatus und der also jetzt Annehmerstatus, ich weiß jetzt nicht, was professionell irgendwie Ausdruck gleich bleibt? Also, ja. Das ist eine spannende Frage. Muss ich mir notieren. Machen wir erst die anderen? Ich habe das von Lorenz auch notiert und habe es auch nicht. Entschuldigung. Ja, ich kann das. Kann, ich, ja, ihr müsst, kann jemand vielleicht eine Redeliste führen? Okay, gut. Ich möchte nochmal auf das Anfängliche zurückkommen. Ich fand, das ist, glaube ich, eine Randbemerkung. Sie ist mir wichtig. Ich fand in dieser Frage nach dem Üben Gewohnheit Routine, ich fand aber ein schönes Unbehagen drin. Ich könnte mir vorstellen, also zum Beispiel auch wenn man sowas anbietet wie ein abendliches gemeinsames Ritual, das sind schnell so Reizworte oder so etwas, wo wir vielleicht Angst bekommen, Vorschläge zu machen oder Vorschläge zu machen, weil wir uns selbst immer die Fragen nach Ideologieverdacht stellen müssen. Also weil sozusagen dieses mit dieses, wenn man ein abendliches Ritual vorschlägt, es natürlich in der Erziehungsberatung Konzepte gibt, die sagen, Kinder brauchen Rituale. Also ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass das im Umgang mit der kritischen Psychologie in der Praxis, ich glaube, viele Menschen, also ich kenne das, jetzt lebt nicht mehr so, aber ich kenne das irgendwie, man schnell so irgendwie ganz ängstlich wird und sagt, kann ich denn jetzt ein Ritual vorschlagen, weil sofort, oh Gott, die Ideologieverdacht, vertrete ich jetzt ein Konzept. Also einfach nur mal, das ist jetzt keine theoretische, sondern mir gefiel dieses Unbehagen. Ja, also wo ihr dann irgendwie schnell antworten und sagen, naja, aber natürlich kann man üben oder so einen Vorschlag machen, weil das ist ja jetzt Alltagssprache. Ich glaube, im Umgang mit der kritischen Psychologie könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, immer wieder für sich herauszufinden, wann ist das jetzt ein Alltagsbegriff und wann ist das jetzt theoretisch fundiert oder hat einen kategorialen Bezug oder so. Einfach mal so als Praxisschwierigkeit. Das ist mir hier in den Tagen irgendwie aufgefallen. Also ich finde, auch zu dem Punkt nochmal, und schon vorher die Frage, wie ich denn eben überhaupt zu diesen Lösungsvorschlägen komme, finde ich auch das erste Begründungsmuster und die wirklich, das wirkliche Verständnis davon eben sehr relevant. Ne? Irgendwie, dass man ja, dadurch, wenn man das vernünftig formuliert, so dass es für alle Beteiligten, wie groß auch die Beteiligtengruppe ist, irgendwie verständlich wird, dann habe ich da dann ja auch schon die ganzen Theorien und so weiter, die Ideen zugrunde liegen formuliert. Und dadurch habe ich ja auch irgendwie schon Lösungsansätze. Wenn ich jetzt eben schon herausgearbeitet habe, dass die Theorie ist, Kinder brauchen Grenzen oder so. Wenn ich denen sage, ey, jetzt bist du müde, oder da passt es nicht, aber bin ja nicht so im Pädagogikbereich, auch wenn ich sozusagen die ganzen Theorien, die im ersten Begründungsmuster schon enthalten sind, irgendwie schon einigermaßen formuliert gekriegt habe, was ja schon eine häufige Arbeit ist, dann verweise ich mich aber schon in eine Richtung für einen Lösungsansatz, oft zumindest, weil vielleicht die Theorien eh schon mal auch problematisiert wurden, dann ist es ja toll, dass wir nicht alle alleine arbeiten, sondern ja auch auf Erfahrung anderer Leute zurückgreifen können und so. In dem Zusammenhang. Das heißt, ich habe eine Frage schon noch, ob ich jetzt richtig folgen kann. Weil du hast jetzt das hier als ein Strukturier, also die Entwicklungsfigur als ein Strukturierungsangebot bezeichnet. Und das finde ich voll sinnvoll. Das heißt aber, weil er irgendwie, als du so diese erste Problem, das grundlegend dargestellt hast, vom Schuf her, hat der Bose im späteren Text auch geschrieben, das war so ein bisschen so ein Schein der Kontingenz irgendwie. Also prüftheoretisch formuliert. Mhm. Ja, ne, als ob da irgendwie so ein Kontingenz drin wäre, weil eben, deswegen nochmal, das Ding ist doch irgendwie, das sind eben das erste BGM ist ein integrativer Zusammenhang, das zweite auch. Ist ein integrativer Zusammenhang, das heißt ja eben auch, wenn es jetzt darum geht, daraus Forschung zu machen und irgendwie Verallgemeinerungen auszumachen, ist ja eben genau dieser Praxisbezug nicht an der Stelle so relevant, sondern nur auch darin, diese implikativen Zusammenhänge zu gewinnen. Und nicht jetzt, da ist jetzt sozusagen nicht ich habe das Gefühl, diese idealtypische Konstellation, die dann ja auch in diese Instanzen irgendwie so gefiedert ist, verstärkt eben diesen kontingenten Schein und diesen kontingenten Zusammenhang, der ja in Wirklichkeit nur, wenn überhaupt, irgendwie auf Subjektebene besteht. Also auf der Ebene, dass ich natürlich für mich sage, okay, es hat nicht funktioniert, und jetzt probiere ich was Neues, okay, klar. Aber sozusagen als sozusagen die große Richtschnur für Forschung, die Praxis finde ich nicht an der Stelle die große Relevanz hat, sondern ja eben eher an der Stelle überhaupt diese implikativen Zusammenhänge auszuarbeiten, ne? Und die aus der Praxis zu generieren. Und deswegen würde ich halt, wenn man das sozusagen als ein Strukturierungsangebot nimmt, dann wäre ja sozusagen diese krasse irgendwie Pseudokontingenz oder was auch immer, wäre da raus. Und man könnte eben gucken, man hat die Praxis, man versucht daraus eben strukturelle Elemente herauszugliedern irgendwie und typische Zusammenhänge, natürlich auch in der Entwicklung, und da kann das eben ein Strukturierungsangebot sein. Während wenn es aber schon die Forschung strukturiert und nicht erst die Auswertung oder so, dann ist der kontingente Schein stärker. Das ist mir noch unklar sozusagen, an welcher Stelle du da gerade stehst. Also ist es sozusagen im Nachhinein eine Strukturierungsmöglichkeit oder ist es tatsächlich eine Struktur, um eigentlich doch eine Kontingenz zu erzeugen, damit ich dann am Ende sagen kann, hey, ich habe das richtig gemacht. Na, also im Forschungssinne, nicht in der Praxis. Die ist ja eben auch okay. Ich würde ihm zustimmen und vielleicht noch dann ergänzend jetzt auch das Beispiel mit dem Unbehagen, dass eben das Strukturierungsangebot ja nicht nur an die Eltern gemacht wird, sondern von den Eltern dann wieder an die Kinder. Also es ist ja bestimmt nicht so, dass die Eltern sich dann hinsetzen und sagen, so, ich gehe jetzt vor und dann gehst du schlafen und ob du das hören willst oder nicht. Insofern wird den Subjekten der Kinder ja eigentlich genau wieder Rechnung getragen. Aber das wäre genau meine Frage gewesen, weil dieser Erstbildungsvorschlag hört sich für mich nicht so an, als ob der Subjektstand der Kinder vorkommt, der kommt nämlich auch in dem Vorschlag nicht vor. Der kommt erst dann vor, wenn der Vorschlag mit enthält, es transparent zu machen und mit den Kindern zu besprechen. Weil sonst, das Problem steht darin, dass du sozusagen dann als Berater einen netten neuen Erziehungstrick hinten rumverrätst, aber sozusagen das Problem der Erziehungsförmigkeit bleibt erhalten. Also ihr müsst aufpassen, dass wir jetzt zwischen zwei Beispielen, die hin und her gewechselt wurden, die ich versuche nochmal zu veranschaulichen, man diese gerade ausgesprochenen Beispiele nicht für die gesamte Praxis hält. Wahrscheinlich ja. Ist das das Problem. Aber also aus Erfahrung wird Bericht und dieser Bericht ist extrem erfahrungsverkürzt. Und an der Stelle waren nicht wir das, die das den Kindern vorgeschlagen haben, sondern die Mutter. Und die Kinder können sich an der Stelle dazu verhalten, weil die Mutter es wichtig fand, zu gucken, ob die Kinder das wollen oder nicht. Das war nämlich die Vorarbeit, die wir dann da sozusagen reingesteckt haben. Das macht keinen Sinn, glaube ich, das an dem Beispiel jetzt das Konzept zu diskutieren. Verallgemeinert gesprochen ist ja dann die Rolle des Experten, weil du den Expertenstatus angesprochen hast. Und dann finde ich das schon wichtig, genau solche von den Ideologieverdacht, der müsste ja an der Stelle dann thematisiert werden, wo es dann bei solchen Vorschlägen, gerade wenn sie auch von den Experten kommen, problematisiert werden, ob das Problem dann nur verschoben wird oder eine neue Form, eine Reformulierung der alten Berechnungsform entsteht. Also, ich weiß nicht, was machst du denn in der Praxis? Lässt du dann das sozusagen einmal durchspielen und wenn es gut ist, ist gut und dann läuft halt die neue Form oder problematisierst du das gleich? Was muss ich gleich problematisieren? Na, wenn das Problem der Erziehungsförmigkeit, sozusagen die Kindin kommt auf den Trick, ich könnte da ein Ritual einführen, war vielleicht ein Problem auch immer, und Kinder, der nach wie vor nicht präsent ist. Was bringst du das noch ein? Klar, das wäre ja eine Scheinlösung im Sinne einer Stagnationsfigur. Das könnte ja funktionieren. Aber wenn die Kinder sagen, funktioniert nicht, dann nicht. Wir müssen immer zuhören, wir wollen das gar nicht. Darf ich mal meinen Beitrag ganz kurz klarstellen? Ich weiß nicht, weil es geht, glaube ich, irgendwie in eine Richtung, die ich gar nicht haben. Müssen wir sonst fünf Wort haben? Okay. Ja, wir haben noch fünf, glaube ich. Da hinten? Ja, ich würde auch diese Störung der Verhalten, die Elternheit der Kinder, das ist so. Man sollte ja auch fragen, was das für eine Funktion von Kindern, die haben ja ein bestimmtes Bedürfnis, das damit ausdrücken wollen. Und wenn man das auch fragt, dann kommt man vielleicht darauf, ja, dass die Mutter vielleicht irgendwie durch ihre Berufstätigkeit nicht genug Zeit für die Kinder hat und dass sie das Leben schreien weg, sie mehr Aufmerksamkeit von der Mutter wollen und direkt Zeit mit ihr verbringen möchten. Und dann kommt man ja vielleicht auch, okay, vielleicht wäre dann so ein Ritual für gemeinsames Abendessen. Und dann würde man ja auch den Subjektstandpunkt der Kinder vielleicht nicht vernachlässigen und fragen, okay, was für die Funktion hat es gehalten. Und Kita-Plätze für die Kinder, die gab es nicht. Ich weiß nicht, in welchem Alter es möglich ist, dass es getroffen wird. Das heißt, es kann halt ein bisschen zu kurz sein, dass halt für die Kinder auch irgendeine sinnvolle Funktion hat, dass sie schreien. Wie er sagt, es wird ein bisschen Trick wie vorlesen, dass es nicht irgendwie damit gesucht wird. Naja, wie gesagt, nochmal, also das, was jetzt hin und her gelaufen ist, um schnell ein Beispiel zu bringen, ist nicht die ganze Praxis. Und dann müsste ich im Prinzip einen ganzen Fall darstellen. Ich hatte einen anderen Fall, den ich eigentlich darstellen wollte, wenn ich mir Zeit anschaue, werden wir dazu wahrscheinlich nicht mehr richtig kommen. Aber in der Praxis machst du dich auch. Naja. Sieben. Hat denn irgendjemand eine Rednerliste oder sowas? Ich kann nicht beides machen, ich kriege das nicht hin. Deswegen hatte ich gerade schon mal gefragt, ob das hier jemand macht. Felicitas, Schiri, melden sich noch vielleicht, Monika auch noch, du auch noch, vier. Und dann habe ich noch eine ganze Seite voller Fragen, wo ich darauf Bezug nehmen soll. Ja. Vielleicht sollten wir die Fragen dann erstmal, oder? Die Leute, die noch nicht dran waren zuerst. Ja. Also vieles von dem mag sich möglicherweise durch meinen Hinweis darauf erübrigen, dass ich sage, ihr könnt kleine Beispiele nicht für die gesamte Praxis halten. Oder sollte man nicht halten. Das vom Deuten zu begreifen, kann man damit, wenn man Vorschläge macht, suspendiert das diesen Erkenntnisprozess, würde ich prinzipiell sagen nein, weil die Betroffenen sich sowohl unter der Problemvariante als auch mit dem Vorschlag als Lösungsvariante ein Bild machen müssen. Die müssen gucken, bin ich Fall davon, ist das für meine Situation angemessen oder nicht. Und wenn ich nichts mehr vorschlagen darf, dann könnte ich aus den Erfahrungen, die ich praktisch gewonnen habe, auch nichts nützen, weil ich dann nämlich immer wieder bei Null anfange. Das heißt, ich könnte Möglichkeitstypen nicht als Möglichkeitstypen vorschlagen. Und wenn ich diese Vorschläge gemacht habe und die Leute probieren das aus, müssen sie trotzdem diesen Weg nachvollziehen, warum es denn jetzt funktioniert. Sonst erfahren sie es als Zauberei, das wird nicht funktionieren, weil die Praxen dann wieder zusammenbrechen. Das nächste war, ist es ein Interventionsmittel, die Entwicklungsfigur, ein Mittel in der Hand der Betroffenen oder in der Hand der Experten? Ich würde sagen, selbstverständlich ist es erstmal ein Mittel zur Strukturierung der eigenen Praxis, also im Kopf der Experten, der Therapeuten, Fachkräfte, nicht der Betroffenen. Wenn man aber begründen will, warum man nochmal an eine andere Stelle geht oder warum man das nicht, warum es so nicht geht, dann kann man das ja transparent machen. Ich glaube nicht, dass die Betroffenen, also ich habe es zumindest nicht erlebt, gab Leute, die haben danach gefragt, wie machen sie das eigentlich, warum denn jetzt nicht hier weiter, warum denn da? Das ist eine Frage, wo ich dann an der Stelle begründen muss, wie ich Prioritäten setze. Und die Betroffenen haben andere Prioritäten. Aber dann sind wir wieder in einem Diskurs darüber, was soll jetzt gelöst werden? Welches Interesse haben die an Problemlösung, welches ich? Ja? An welchem Problem? Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Mittel in der Hand der Betroffenen ist, wenn man es ihnen vorab erklärt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, hinterher ist es sinnvoller, weil diese Abfolge ist für mich auch eine Strukturierung für Berichte. Was war die Ausgangssituation, was haben wir versucht, wie war der Verlauf, welche praktischen Umgestaltungen, Unterstützungsprozesse gab es, was haben die Leute für sich akzentuiert, wo sind die hingekommen, was haben die dann getan und inwiefern ist die Ausgangslage jetzt verändert. Das ist für mich eine Strukturierung, um einen Prozess, einen Hilfe-, einen Beratungs-, einen therapeutischen Prozess nochmal zu reflektieren und in Form eines Berichts zusammenzufassen. Und das gebe ich den Leuten. Und wenn sie sagen, nee, das stimmt aber nicht, so war das doch gar nicht, dann habe ich was falsch gemacht. Das ist an der Stelle nochmal ein Mittel, um zu sagen, ist das, was wir hier verallgemeinert auf den Punkt gebracht haben, hat das Geltung? Ist das nachprüfbar für andere? Weil wenn es für dich nicht gilt, dann ist es für andere auch nicht nachprüfbar. Ne? Geltungskriterien. Also müssen die das zur Kenntnis nehmen. Und an der Stelle wird wieder ein einzelner Termin gemacht, nur für dich. Und der wird vielleicht verändert. Praxis an welcher Stelle für wen relevant? Naja, ich würde sagen, das hängt davon ab, bei der Prüfung, ich will das nur noch schnell beantworten, sind zwei kleine Punkte, hängt davon ab, bei der Prüfung, ob die Praxis relevant ist, zum Beispiel für mich. Du hattest das ja in den Zusammenhang gestellt mit Kontingent und Implikativ. Ja, es soll jetzt über so ein Ding ein weiteres Prüfmittel konstruiert werden oder nicht? Ich würde sagen, nein, weil ich begriffen habe, dass sowohl der Zusammenhang zwischen erstem und zweitem BGM genauso implikativ ist, wie der Zusammenhang zwischen Wenn- und Dann-Beziehungen in jeweils jedem BGM. Hier ist implikativ und nicht kontingent, da ebenso. Weil die Prämissen und die Erkenntnisse, was ich hier begriffen habe, warum es nicht funktioniert und wie ich das stütze, als Voraussetzung, als Erkenntnisvoraussetzung mit in die zweite Theorie eingehen, kann es nicht kontingent sein. Es ist ein sinnvermittelter Zusammenhang zwischen beiden Theorien. Deswegen ist kein kontingenter Bezug möglich. Geht nicht. Mal abgesehen davon ist es völlig wurscht, ob sich das zweite BGM als lösungsrelevant erwiesen hat oder nicht. Wenn es das nämlich nicht war, ist es einfach kein Anwendungsbeispiel für diese Situation. Möglicherweise für eine andere. Die Kontingenz kriegt man da nicht rein. Ist es nicht. Es ist eine Strukturierung, erstmal um zu gucken, was funktioniert, was nicht, wo muss ich den Faden aufnehmen, was habe ich falsch gemacht, möglicherweise übersehen oder sonst wie. Reformulierung der alten Praxis. Hä? Das war wahrscheinlich die Frage danach, wie man auf den Lösungsvorschlag kommt. Ja. Wie kommt man? Da gibt es kein Rezept für. Ne? Es gibt auf jeden Fall klar, dass man nicht direktiv das vorgeben kann. Also ich glaube, dass es ein Selbstverständigungsprozess ist einfach, wo die Leute versuchen müssen zu gucken, was geht nicht, unter welchen Bedingungen, worunter leiden sie besonders. Das lässt sich schlecht formalisieren. Dazu müsste man einen Ablauf machen, mal um komplett so einen Fall mit darzustellen. Oder so Erkenntnisprozesse nachzuvollziehen. Was noch? Wo waren noch Rückmeldungen? Die waren jetzt viel. Ne? Felicitas? Ich hatte mich auch mit dem SUFI-Projekt beschäftigt und fand es etwas an und habe dann immer wieder überlegt, also beim SUFI ist es ja so, dass sich da wirklich, sagen wir mal, kritische Psychologen zusammengesetzt haben, die auch den Anspruch haben, sozusagen bürgerliche Lernformen zu integrieren, vielleicht zu gucken, wo gegen erziehungsförmige Bewältigungsstrategien auf oder was weiß ich, und das Ganze irgendwie auf dieses kategoriale Verständnis von Entwicklung bezogen haben und sich da selbst reflektiert haben. Ich stelle mir das total schwierig vor, wenn man jetzt sozusagen den Forscher hat oder die Klienten dann eben als Forscher ansehen möchte, wo dann sozusagen diese Qualifikation zum Mitforscher dazu gehört, ja auch eigene Denkweisen in Frage zu stellen. Und zwar eben auch auf eine bestimmte Art und Weise in Frage stellen zu lassen. Und gleichzeitig irgendwie sich vielleicht auch so ein bisschen diese Denkweise von Entwicklung, Entwicklungsbehinderung, Aktionsglaubigkeit anzueignen. Und das stelle ich mir jetzt sehr, sehr schwierig vor mit irgendwelchen Leuten. Also ob sie dazu überhaupt bereit sind, weil diese Gedanken oder diese, was weiß ich, bürgerlichen Denkformen oder Kinderpersonalisierungen oder diese Erziehungsförmigkeiten sind ja eigentlich auch gesellschaftlich nahegelegt. Also das ist ja jetzt nichts, was normalerweise so problematisiert wird. Also wir haben eben aber die Erfahrung, dass man da so funktionieren kann. Ich glaube, dass Ideologiekritik auch in solchen BGMs stattfindet. Und die Leute lassen sich tatsächlich darauf ein. Und wenn sie sich nicht darauf einlassen, dann klappt es nicht. Aber man kann es versuchen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich geht. Das geht nicht dahingehend, dass man jedes Mal kapitalismuskritische Perspektiven gewinnt und sagt, tatsächlich der Zusammenhang zwischen Lohnarbeit und Kapital, habe ich jetzt kapiert, der ist so und so, das ist es nicht. Aber ein Verständnis davon bekommt, was sind Partialinteressen zum Beispiel und was sind allgemeine Interessen, verallgemeinerbare Interessen. Oder eine Vorstellung davon bekommt, dass wenn ich Vereigenschaftungen vornehme und Personalisierung, es mir in der Regel erfahrungsgemäß schwerer fällt, Probleme zu lösen, als wenn ich in einem Führungsdiskurs mit Leuten treffe. Das sind Momente der Qualifikation zum Mitforschung. Das funktioniert. Die Klassenanalyse funktioniert nicht. In meinem Klientel nicht. Bisher habe ich da keine guten Erfahrungen mit. Christoph Einsatz richten, ist ausgenommen, erstens alle möglichen theoretischen Blödsinn irgendwie aufgeschlüsselt hat, ist man nicht gefeit davor, unter drittens noch irgendeine bescheuerte Liste hinzuzufügen. Das finde ich wichtig, das zu beachten. Und das Zweite ist, ich wollte nicht Jochen einen Ideologieverdacht aussetzen oder irgendwie sonst was machen. Es ging mir nur darum, ja, es war wirklich eine Anmerkung, dass es Menschen, die sich mit kritischer Psychologie beschäftigen, oft Mühe haben, sowas wie ein Ritual oder sowas überhaupt in die Hand zu nehmen und zu sagen, das muss sein. Deswegen muss da nicht hinterstehen, dass ich denke, Kinder brauchen Grenzen. Und wie man es, also einfach, dass es uns in unserem Mut oder in unserer Lust, das auszuprobieren, sehr schnell einschränken kann, dass wenn wir das Wort Gewohnheit oder Routine in den Mund nehmen, dass wir sofort denken, oh Gott, habe ich jetzt was Behavioristisches gesagt. Das war alles. Sonst funktioniert Alltag auch nicht mehr im Sprechen. Eben. Ich will verstehen. Aber meine Frage, also es geht um den Expertenstatus los. Also meine Erfahrung ist eher, dass solche Vorschläge permanent abgelehnt werden, weil sie also entweder nicht differenziert genug sozusagen im Auge haben, wie kompliziert diese Kultur eigentlich wirklich ist und deswegen überarbeitet werden müssen. Und zum anderen aber auch, weil ich sowas wie eine Abwehr vermute, dass das Problem eigentlich gar nicht gelöst werden möchte. Und da kann sich, also da würde ich gerne von dir wissen, wie du damit umgehst. Also zum einen, was heißt das Abwehr? Das hat ja in unterschiedlichen Sprachgebrauchen ganz unterschiedliche Bedeutungen. Und wie gehst du damit um, wenn du das Gefühl hast, du willst jetzt was vermitteln, wo eben diese Abwehr eben auftritt, auch eine Abwehr von der Lösung allgemein? Und das würde mich auch interessieren. Sofort? Wir müssen uns zusammensetzen und so etwas wie ein Praxisprojekt machen. Da muss man solche Fragen diskutieren. Ne? Das kriegen wir jetzt hier nicht ausreichend hin. Um kurz eine Antwort zu geben, ich glaube, eine Abwehrfigur ist, wenn man Leute personalisiert und daran festhält, bestimmte Attributionen vorzunehmen, die einem selbst schon langsam komisch vorkommen. Das ist auf jeden Fall eine Abwehr. Das Problem besteht weiterhin in meinem Kind, weil der Vater immer noch so groß ist. Ich werde nicht dieses Problem angehen, weil, wissen Sie, ich habe zu viel Angst davor. Kann ich verstehen? Es könnte ja sein, dass so und so. Und auf jeden Fall, oder es wird übersprungen. Das ist auch eine Abwehr. Eine Abwehr kann auch sein, dass jemand sagt, ich erkenne das an, ich bin Fall, also ich funktioniere nicht unter dieser Lösung, aber es nicht umsetzt. Nicht umsetzt, nicht so handelt. Eine Abwehr kann auch sein, dass etwas einfach derart besetzt ist, dass es nicht anerkennbar ist, weil es so starke Angst macht oder weil die Verfügung so stark gezogen ist. Oder weil einem das Wasser bis zum Hals steht, wie man dann sehr gerne überfordert. Ängste spielen wir noch. Ich habe das nicht systemischer Theorie. Genogramm ist die symbolische Darstellung von Familienverhältnissen in Form von eben solchen Kästchen, Kreisen, Pfeilen, hin und her. Nichts mit Hellinger zu tun. Nein, hat es nicht. Nein, es hat nur, es ist wichtig, das zu sagen. Ja, das ist sicher genauso. Jetzt haben wir die Matrix. So, der hier ist ein junger Mann, fett, weil Indexpatient. Ja, der Indexpatient ist derjenige, der Probleme macht. Der geht nicht richtig zur Schule, beziehungsweise macht da Ärger. Der wird schlechter, Leistungsabfall, hat psychosomatische Beschwerden und parasuizidale Handlungen vorgenommen. Letztendlich unternimmt er einen Suizidversuch, was dazu führt, dass er in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen wird. Die wendet sich über, vermittelt über das Jugendamt an uns und wir kommen ins Spiel. Das ist der Ausgangspunkt, die Ausgangslage, Initialproblematik. Der Junge tickt nicht richtig. Der geht nicht in die Schule, der macht Scheiße, der versucht sich aufzuhängen zu Hause bei der Mutter. Das ist die Ausgangsproblematik. Ja? Jetzt kann ich ja sagen, okay, dann müssen wir den wieder hinbiegen und so konditionieren, dass es klappt. Machen wir aber nicht. Wir machen das so, dass wir von ihm zur Sprache kommen lassen und sagen, du, von deinem Standpunkt, erster Person, was ist eigentlich los gewesen? Erklär uns doch mal, wie war das? Oder, wenn du nach Hause kommst, würdest du mich wieder umbringen? Was sagt er? Ja, dann hat man einen Einstieg, mehr nicht. Ich kann auch nicht mal mehr erinnern, wie genau der Einstieg jetzt war. Nur wir kommen dann ins Gespräch. Wir konditionieren also nicht und sagen, aha, du hast das Problem, wer wohnt denn jetzt hier bei wem? Das habe ich alles rausgenommen. Genau. Das hier ist die Mama, das hier ist die Mutter. Seht ihr die? Ja. Okay. Das hier ist der Vater. Ja. Ja. Die sind verbunden hier durch diese Linie ganz unten. Ja. auf der Linie ist dieser junge Mann. Die sind also die Eltern. Das Problem ist, diese Eltern haben sich getrennt und jedes Elternteil hat einen neuen Partner. Der hier, das ist in meinem Teil hier grün, ist mit dieser Frau hier zusammen. Ups, das dürft ihr gar nicht sehen, vergesst es. Dieser ist also mit der Frau, dieser Mann ist mit der Frau zusammen. Diese Frau ist aber die Schwester von dieser Frau. Jetzt kommt es noch besser. Diese Schwester, hier haben wir die ja, ist mit dem Mann verheiratet. Und getrennt, wie dieses Zeichen hier zeigt. Ja? Jetzt kommt es noch besser. Diese Frau, die Mutter also von dem jungen Knaben, lernt den Mann hier kennen. Da sind die beiden noch zusammen, verlieben sich ineinander, ziehen zusammen und haben jetzt eine Beziehung mit einem Kind. Wunderbar. Jetzt hat diese Frau nach der Trennung von ihrem Mann diesen hier kennengelernt, also den Ex-Mann der Frau, der Mutter des Kindes, und geht mit der eine Beziehung ein. Haben wir das jetzt soweit? Dieser, der da, das ist eigentlich der Übeltäter, das ist ein Arsch. Abwehr. Was ist denn da los? Wieso hat die es nötig, den Arsch zu nennen, wenn die schon 10 Jahre getrennt sind? Was soll das? Was macht der denn? Der zerrt uns ständig vor Gericht. Wir stellen uns die Frage, welche Gründe hat der vor Gericht zu ziehen? Weil sie nämlich, die da, den regelmäßigen Umgang des Kindes mit ihrem Vater verhindert, unterläuft. Trotz mehrerer Gerichtsverfahren setzt sie sich kackendreist hin und schweigt eine Viertelstunde den Richter. Das hat schon Größe, oder? Also sagt der Junge, bevor ich auf meinen Vater verzichten muss und muss wieder zu meiner Mama zurück mit ihrem Freund, bringe ich mich lieber um. Wir haben ein anderes Begründungsmuster, ja? Wir sind davon weg, dass er der Idiot ist, der nichts auf die Reihe kriegt, auf die Kette kriegt, hin dazu, dass er sagt, bevor ich auf meinen Vater verzichten muss, bringe ich mich lieber um. Worin liegt die Entwicklung? In dem ersten Aspektiv. Wir haben überhaupt keine Informationen verlässlicher Seite von ihm gehabt. Null. Die müssen wir anreichen. Wir brauchen also eine deskriptive Zugangsebene. Das wäre eine Beschreibung vom Standpunkt erster Person von diesem Jüngling von 10 Jahren. Mittlerweile ist er älter. Das nächste ist, dass wir rekonstruieren, in welchem sozialen Gefüge lebt er eigentlich. Ich hatte gerade gefragt, was ist das Problem? Das läuft an Grenzen, man kann das eindimensional praktisch darstellen, aber es gibt keine gesellschaftliche Vermitteltheit. Es gibt nur Familienbeziehungen und Soziales. Es ist interaktionistisch, nämlich systemisch. Möglicherweise noch mit Vergangenheitsbezug mit drin, weil man hat da oben noch eine Ebene, da sind die Großeltern des Jungen mit drin, mehr aber nicht. Ja? Gesellschaftlich vermittelt würde das bedeuten, welche Gründe hat die Frau, dem da den Umgang mit seinem Sohn zu vermaledeien? Was spielt da mit rein? Der zahlt keinen Unterhalt. Also rächt sie sich an ihn. Die Rache, die sie nimmt, ist, dann siehst du dein Kind nicht. Was passiert dann? Das Kind versucht sich in ihrem Haushalt zu erhängen. Will sie das? Nein. Das ist ein Zusammenhang, das ist ein Begründungszusammenhang. Jetzt kommt die von selbst nicht auf die Idee zu sagen, okay, wenn wir das anders machen, wird es unserem Sohn besser gehen. Auf die Idee kommt sie nicht. Man muss aber theoretisch auf den Begriff bringen bedeutet, die Begründungshandlungsweisen, die die vornehmen, so auf den Punkt zu bringen, dass alle nachvollziehen können, warum die das tun. Das ist ein wahnsinnig riskanter Akt für die. Weil die mitunter nämlich sich die Blöße geben, zu sagen, ja, hier leiden mich Rachemotive, oder hier traue ich mich nicht, oder ich habe Ängste, das ist wahnsinnig schwierig. Vor Fremden, die in die Wohnung kommen, es bedarf einer gewissen Vertrautheit, um Vertrauen fassen zu können. Das ist ein Unterschied, Vertrauen, Vertrautheit, finde ich. Jetzt ist wieder die Matrix da. Was kommt dabei raus? Hat er sich umgebracht? Er war fremd untergebracht. Wir haben plädiert, nehmen Sie ihn aus dem Gefüge raus. Wir versuchen erstmal mit den Erwachsenen zu arbeiten. Die reden nicht miteinander. Deswegen diese ganzen zackigen, blöden Feinde. Ja? Die sind getrennt und verfeindet. Die beiden sind getrennt und verfeindet, obwohl es Schwestern sind. Weil das ist die Jüngere. Die hat der nämlich den Mann ausgespannt. Die hat aber mit der hier damals... Die hat die Mutterfunktion übernommen, denn die war Alkoholikerin, depressiv, hat geschlagen, der Vater war auf Achse. Ja? Und diese hier fühlt sich jetzt betrogen, weil sie ihr den Mann ausgespannt hat. Der hier sagt, das geht ja alles, ich bin zu allem bereit, ist aber nicht. Stagnation. Ich mache alles mit, tut er nicht. Jetzt haben wir so weit versucht, mit den Leuten zu arbeiten, dass die diese Situation grafisch, auch an dem Teil, das haben wir denen vorgelegt, haben gesagt, gucken Sie mal, so sieht das aus. Würden wir gerne mit Ihnen diskutieren. Ja, was bedeutet denn das? Dann haben die rausgekriegt, aha, ja, und was bedeuten denn jetzt hier diese ganzen Striche für den jungen Mann? Das sind erstmal Bindungen. Ganz feste Bindung zu seiner Mutter, schwache Bindung zu der Tante, Bindung zu seinem sozialen Vater, Bindung zu seinem leiblichen Vater, ist alles wichtig. Aber auf der Ebene darüber ist alles zerstritten. Wie soll er sich orientieren, zurechtfinden, wenn keiner mehr mit einem vernünftig redet und alle miteinander und jeder an der Tür sozusagen den Krieg erklärt und die sich vor Gericht ziehen und nicht miteinander reden können? Was ist die Alternative? Ganz verplattet jetzt, bitte, nagelt mich nicht drauf fest und das müsste schwärzen oder was weiß ich. Ja? Die Alternative ist, dass die in eine Verständigung treten. Die muss man organisieren, die fällt nicht vom Himmel. Eine intersubjektive Verständigung im Rahmen des Begründungsdiskurses würde hier bedeuten, wie können alle Beteiligten kapieren, warum, aus welchem Grunde, aus welchen Interessen, die so miteinander umgehen, wie sie es tun. Um darin zu kapieren, das ist eine restriktiv-funktionale Bewältigungsweise und die zeigt sich unter anderem an der entwickelten Symptomatik des Kindes. Die Alternative dazu wäre entweder, wir lassen das Kind in einer entsprechenden Einrichtung dafür reparieren, das wird nicht gehen, oder aber wir verändern unsere Umgangsweise. Das ist die Alternative und darin läge die Entwicklung. Und zwar von da nach da. Um das aber tatsächlich zu machen, müssen Sie sich diesen Zusammenhang selbst erarbeiten. Sie müssen die Erkenntnis für sich organisieren und begreifen, dass es sinnvoll wäre, das eine abzustellen, das andere anzustreben, weil es ein verallgemeinertes Interesse bedient. Nämlich dann könnte der Junge darauf verzichten, darauf aufmerksam zu machen, wie scheiße seine Lage ist und sich umbringen. Er könnte ja jetzt mit den Einzelnen reden und seinen Vater sehen. Das konnte er vorher nicht. Kann er den Vater sehen? Ist das für ihn ein, würde ich behaupten, emanzipatorischer Schritt, den die mit ermöglicht haben. Daran müssen die gemeinsam arbeiten. Das ist keine allgemein menschliche Emanzipation, aber ich würde auf jeden Fall den Emanzipationsbegriff auch für solche kleinen, auch für solche kleinen Schritte nicht aufgeben wollen. Auch wenn es ein bisschen eine Selbsttäuschung und Selbstbetrug ist, aber ich glaube, ich brauche das für mich in meiner Praxis zu sagen, das ist ein emanzipatorischer Schritt. Und für die Leute auch. Du brauchst auch eine Utopie in Echtzeit, meiner Meinung nach. Man braucht diese Utopien in Echtzeit, um zu sagen, das ganz Große, den großen Wurf kriegen wir nicht hin, aber wir kriegen hier im Sinne eines verallgemeinerten Interesses tatsächlich was hin. Und bevor Agent Smith uns jetzt hier den Garaus macht, noch verrate ich noch, wie es dann gelaufen ist. Die haben angefangen, miteinander zu sprechen, die hier und der links außen. Die haben Kontakt aufgenommen. Der ist dermaßen eifersüchtig auf die Frau, dass sie sich von ihm trennen möchte. Also da wird der soziale Vater wahrscheinlich hier den Abgang machen. Die Frage ist, wer dann das Kind mitnimmt. Und hier, der hier sagt, ich möchte eigentlich mehr als bisher und wir konnten das gemeinsam organisieren. Die Mutter hat vorgeschlagen, dann nehmen wir noch einmal in der Woche am Mittwoch und dann 14 Tage am Wochenende. Dann hat er die Hände geklatscht, glaube ich, dann soll das funktionieren. Es funktioniert. Das ist die Probe aufs Exempel. Funktioniert. Bisher funktioniert es. Seit 4-5 Monaten. Und der, den können wir dazu befragen, wie funktioniert es für dich, hat das Sinn. Das wäre eine Entwicklungsfigur. Die Stagnationsfigur, die jetzt zur Zeit eintritt, ist die, dass er sagt, klasse, jetzt reden die ja alle wieder miteinander, die wollen meine Interessen berücksichtigen, jetzt habe ich eigene Pläne anzumelden. Ich will nämlich von meiner Mama wegziehen, der wohnt mit der hier und mit dem in einem Haushalt und dem Kind, ja, 1, 2, 3, 4. Und ich ziehe jetzt zu den beiden. Dann sagt die Mutter, kein Fall. Abwehr. Die hat Angst, den Sohn zu verlieren, weil erst hat sie ein bisschen Kontakt ermöglicht zu dem Vater, jetzt ist der Kontakt komplett regelmäßig und er sagt, jetzt ziehe ich um. Dann sagen die, ja, okay, lass uns sie aber nur für 3 Monate. Dann fragen wir, okay, wie kommen sie eigentlich auf 3 Monate? Warum nicht 6? Warum nicht 2 Wochen? Warum nicht 2 Jahre? Langsam, wie kommen Sie auf die 3 Monate? Naja, das sind Ferien plus 6 Wochen, da könnte man mal gucken, wie es in den Ferien läuft und wie es mit der Schule läuft. Ja, okay, probieren wir es. Man will es nicht einzumischen. Wenn die sagen, wir versuchen für 3 Monate. Schwierig war für die Mutter zu kapieren, was, welcher Logik folgt das. Will mein Sohn sich damit von mir entfernen? Füge ich denn mir die Bildung auf? Ja, ja, war es genau. Ich bin gar nicht im Umgang, aber alle anderen Workshops haben auch überzogen und hören jetzt auch langsam auf, weil es Essen gibt und es findet auch sein. Das war eine normative Vorstellung, weil alle aufgehört haben. Nee, nicht weil, sondern einfach. Das müsst ihr rausnehmen. Um es zu Ende zu bringen, dann bin ich durch mit der Geschichte. Daran gearbeitet, dass er entscheidet, wenn seine Interessen berücksichtigt werden, wo sein Lebensmittelpunkt sein soll. Und dass es nicht bedeutet, dass er seine Mutter damit, in Bindung aufkündigt. Das war der letzte Schritt zu verstehen. Jetzt kommt noch eins. Psychoanalytiker würden sich die Hände reiben und sagen, aha, diese Frau hat also ihrer Schwester den Mann ausgespannt. Wie ist es denn auf der Ebene darüber gewesen? Und das finden wir genauso. Die Mutter hat ihrer Schwester den Mann ausgespannt. Woraufhin der Ehemann sich umgebracht hat. Es ist, glaube ich, ein bisschen verwegen zu behaupten, dass man das in den Pol der personalen Handlungsfähigkeit auf der Seite des personalen Pols, ja, also wir haben ja habt ihr ja gehört, dieses Situationale und das Personale, dass man das außer Acht lässt. Das spielt, glaube ich, eine Rolle. Ich weiß nicht, welcher, das spielt eine Rolle. Super. Wir können ja zusammen mal einen Artikel schreiben über die Entwicklungsfigur und dann stellen wir das da. Okay, was braucht ihr noch? Ja, klatschen bitte auch. Ey. Danke.